So, guten Abend allerseits. Mit ein bisschen Verspätung würde ich jetzt gerne anfangen. Vielleicht kommen auch die Letzten vom Flur noch rein. Ich heiße euch erstmal alle heute Abend ganz herzlich willkommen zu der Veranstaltung von Bomben und Nazis, Gedenken in Deutschland, die vom Antifa AK Köln zusammen mit der interventionistischen Linken Köln organisiert worden ist. Bevor wir jetzt starten, ist uns gerade allen aufgefallen, wofür wir uns erstmal entschuldigen möchten. Wir haben keine einzige Frau auf dem Podium. Das ist ziemlich bitter, muss man sagen. Entschuldigen möchte ich dazu sagen, wir haben verschiedene Gruppen angefragt und alle Gruppen haben uns nur Männer geschickt. Und aus dem Vorbereitungskreis haben wir jetzt auch nur zwei Männer für die Moderation gefunden. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir werden das, glaube ich, selbst kritisch reflektieren müssen und versprechen, uns zu bessern. Dann als zweites vorab würde ich jetzt den Genossen vom Akku bitten, vielleicht ganz kurz was zu den praktischen Aspekten dieses Jahr in Dresden zu sagen. Und dann steigen wir in die eigentliche Veranstaltung ein. Ja, wie es üblich ist, so eher so den praktischen Teil. Deswegen sage ich jetzt einfach ein paar praktische Infos zu dem Tag. Was ist eigentlich überhaupt geplant worden und wie ist der Stand der Mobilisierung bundesweit, aber vor allem halt hier in NRW und Köln. Also wie es wahrscheinlich auch letztes Jahr mitbekommen hat, planen die Nazis wieder dieses Jahr einen Aufmarsch in Dresden. Es sind dieses Jahr zwei geplant, einer am 13. und einer am 19. Februar. Am 13. wird wahrscheinlich der kleinere sein und da wird auch nicht bundesweit mobilisiert, sondern eher eine regionale Mobilisierung für gemacht. Und dann am 19., das ist dann der Tag, wo eben das Bündnis, wo auch hier die Plakate von sind, Dresden Nazifrei, wieder aufruft zu Massenblockaden in Dresden, die letztes Jahr erfolgreich stattgefunden haben. Es wird wieder so sein, dass in Dresden selbst die verschiedenen Blockadepunkte nach Regionen aus Deutschland, wo die Leute halt mit Bussen ankommen, aufgeteilt ist. Und man weiß aber jetzt, also noch genau klar ist das alles noch nicht, weil die Nazis auch ein bisschen anders Strategie fahren dieses Jahr. Die haben drei Demonstrationen, zumindest ist das so mein Stand jetzt gerade, angemeldet und eventuell planen sie so eine Art Sternmarsch auf einen Platz hin oder auf einen Ort, das ist ein bisschen die Änderung, weil sie letztes Jahr halt mehr oder weniger gescheitert sind mit dem, was sie machen wollten. Das nur ganz kurz, was an dem Tag selbst, am 19. Februar sollen dann eben die Massenblockaden stattfinden. Zum Stand der Mobilisierung kann man sagen, dass vom Dresden Nazifrei, wenn man das jetzt von außen zumindest sieht, die Mobilisierung ganz gut aussieht. Es gab eine Massenzeitung von, ich glaube, 100.000 Stück sind da gedruckt worden. Die sind mittlerweile zumindest verschickt. Ob sie jetzt dann wirklich auch verteilt wurden, weiß man ja nie genau. Plakate auch. Also das sieht gut aus. Wie viele Busse es dieses Jahr geben wird, das kann man noch nicht genau sagen, weil eben noch vieles in Planung ist. Das kann man eben auch hier auf NRW und Köln beziehen. Es wird auf jeden Fall hier aus NRW wieder eine Menge Busse geben, die da hinfahren. Hier aus Köln ist geplant, das ist die Planung, insgesamt 150 Plätze. Das werden dann so ungefähr vier Busse sein. Da fahren, also organisiert wird das von verschiedensten Gruppen, also neben Akku dann eben auch Gewerkschaften oder zumindest der Jugendverbände daran teilnehmen, Solid, die Jugendverbände von der Linkspartei. Und die werden dann auch zumindest zum Teil dann auch wieder in Kolonnen eben nach Dresden fahren. Wer Lust hat, sich Busfahrkarten zu kaufen, kann man ja hinten an den Tisch machen. Die kosten 20 Euro für den Bus nach Dresden. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, auf der Busfahrkarte hinten drauf steht eine Nummer, unter der, die man angeben soll, wenn man irgendwie weitere Infos zum Abfahrtsort, Abfahrtszeitpunkt und so weiter haben will. Nur, dass er da Bescheid wisst. Das wollte ich jetzt noch sagen. Genau, einfach noch ein paar Infos, auch vielleicht aus eigener Erfahrung von letztem Jahr, wer vorhat, da hinzufahren. Wichtigste auf jeden Fall, sich warm anzuziehen, weil letztes Jahr war es auf jeden Fall sehr, sehr kalt und Das muss man einfach trotzdem immer wieder betonen. Ansonsten weitere Infos kriegt man dann, könnt ihr euch auch noch holen. Es gibt noch weitere wirkliche Mobilisierungsveranstaltungen, wo es auch wirklich nur darum geht, was ist an dem Tag geplant. Ja, da wollte ich jetzt einfach nur noch mal kurz sagen, am Montag ist unsere Kneipe, also die Akku-Kneipe, ist einmal im Monat, dieses Mal mit dem Thema Dresden. Das ist in der LC um 8 Uhr am Montag. Dann gibt es noch eine gemeinsame Veranstaltung von Akku und der DGB-Jugend im DGB-Haus. Das ist am 10. Februar um 19 Uhr. Da kann man auch übrigens noch Busfahrkarten kaufen, also sowohl am Montag als auch da. Vielleicht noch kurz, es wird auf jeden Fall ein Treffen geben für alle, die mitfahren, auch im Vorfeld. Das wird am 11. Februar sein. Wo genau und wann, das erfährt man dann auch wieder per E-Mail. Dann gibt es noch ein paar Mobi-Veranstaltungen im Umland, also in Leverkusen, ist ja am 15. Januar, falls irgendwer daherkommt und dorthin möchte. In Bonn gibt es noch eine am 7. Februar, aber ich denke, da seid ihr auch in der Lage, euch das im Internet selbst zu gucken. Also entweder auf hier Dresden-Nazifall oder es gibt auch eine NRW, also es gibt das Lohpateran-Bündnis, das als Teil von dem Dresden-Nazi-Freie-Bündnis ist, hat auch eine eigene Seite und eine eigene NRW-Mobilisierung. Da kann man die Termine auch alle nochmal nachgucken. Wenn jetzt noch irgendwelche Fragen sind, kann ich da noch was zu sagen. Ansonsten würde ich dann zum eigentlichen Thema übergehen. Ja. Schönen Dank, Max. Aber zwei Ergänzungen noch. Also ich sage noch mal ganz kurz, mein Name ist Rainer, ich bin von der IEL. Zwei Ergänzungen. Einmal Karten kaufen kann man auch jetzt hier, da hinten bei dem schwarzen Mann da in der Ecke. Und Max, eine Sache hattest du vergessen, die finde ich eigentlich eine neue Qualität für Köln. Die Busorganisation, die macht nicht nur Akku, sondern die macht, und nicht nur der DGB, die macht ihr zusammen mit Antifa-AK. Ja, eine interventionistische Linke weniger. Wir haben da nichts, haben da keine Kompetenzen, keine Kräfte für. Nee, aber ihr macht doch da mit. So, ich sage jetzt mal ganz kurz was zum Ablauf der Veranstaltung, wie das hier vor sich gehen wird. Gleich werden die Leute vorgestellt. Danach gibt es vier Blöcke, Diskussionsblöcke. Erstmal einmal stellen sich die Gruppen vor. Dann der Block Opfermythos und modernisierter Gedenkdiskurs. Dann der dritte Block Antimilitarismus und der letzte Block ist Resümee. Also da kommen wir dann hoffentlich zu Schlüssen. Zu den einzelnen Blöcken, der erste Block wird so vor sich gehen, dass die vier Gruppen sich vorstellen, jeweils maximal 5 Minuten. Der zweite Block, dort werden nach gezielten Fragen an die verschiedenen Gruppen, wobei Benny vom AK immer die IL-Gruppen fragt und ich frage die anderen beiden Gruppen, hat jeder die Möglichkeit, 5 Minuten zu antworten. Danach gibt es dann nochmal 20 Minuten auf dem Podium eine Diskussion über diese Antworten, die die jeweiligen Leute gegeben haben. Dasselbe Schema auch bei Block 3, also Antimilitarismus, und bei Block 4 ist es dann wieder so, dass nur jeder 5 Minuten hat. Also bei Block 2 und 3, die dauern jeweils 40 Minuten, 1 dauert 20 Minuten, letzte auch 20 Minuten, vielleicht kriegen wir es auch ein bisschen kürzer hin, wäre nicht schlecht, weil wir später angefangen haben. Und danach erst dann ist die Diskussion mit dem Publikum angesagt. Also es wird eine lange, harte Zeit, so jedenfalls, wie wir das geplant haben. Ja, das wäre es erstmal, wenn ich was vergessen habe, Benni, musst du sagen. Nee, du hast nichts vergessen und ich würde dann auch direkt damit anfangen, die beiden Gruppen vorzustellen, für die ich da bin. Und zwar möchte ich zum einen vorstellen für die Gruppe Top Berlin, organisiert ums ganze Bündnis auch, Felix dort drüben, ganz rechts. Und außerdem auf den Plakaten war ja das Bündnis Venceremos angekündigt, also keine Versöhnung mit Deutschland heißt das Bündnis, richtigerweise. Die konnten leider aus Ressourcen und personellen Gründen nicht. Anstelle dessen haben wir aber einen, ich gehe davon aus, sehr guten Ersatz gefunden, nämlich den Genossen Marc, ganz links von der Gruppe Salon des Communistes. Ja, das waren die beiden Gruppen und jetzt darfst du wieder, Rainer. Ja. Ich stelle die beiden Leute vor, die für die IR gekommen sind. Das ist einmal Volker. Volker kommt aus Erfurt, ist aber eigentlich organisiert immer noch in der Gruppe Dissident aus Marburg, ist aber heute hier mit seiner politischen Position nicht für die Marburger Gruppe, die hat dazu keine, beziehungsweise ist da, hat die nicht ausdiskutiert, sondern er kommt mit seiner Position hin. Der zweite ist Björn, auch von weit her, aber jetzt nicht nach Osten, sondern nach Norden, aus Kiel. Björn ist in der Gruppe, kommt für die Gruppe Avanti. Avanti ist, kennt ihr, projektundogmatischer Linke aus Norddeutschland, an acht verschiedenen Orten vertreten in Norddeutschland, hat gerade seinen 20. Geburtstag gefeiert. Aber sondern die Gruppe. Er wird hier für Avanti Stellung nehmen zu den Fragen. Gut. Dann jetzt vorab noch eine kurze inhaltliche Einleitung, die wir vorher gemeinsam erarbeitet haben. Für Tausende von Neonazis aus ganz Europa ist der jährliche Trauermarsch in Dresden ihr zentrales Ereignis im Jahr. Dresden ist wie jedes Jahr Pflicht, ist auf vielen Nazi-Seiten zu lesen. Längst ist der Trauermarsch zum zentralen sinnstiftenden Symbol der Nazis geworden. In ihren geschichtsrevisionistischen Anliegen geht es ihnen darum, die Angriffe der Alliierten auf die Nazi-Städte als Bombenholocaust zu verklären und die Deutschen zu den wahren Opfern des Zweiten Weltkriegs zu stilisieren. Dieses Jahr haben die Nazis für den 13. Februar einen Trauermarsch angekündigt, sowie für den 19. Februar bis zu 3 Demonstrationen. Bei dem Trauermarsch am 13. handelt es sich um einen Fackelmarsch, der in den vergangenen Jahren mehrfach mit teilweise über 1000 Teilnehmern und nahezu ohne wahrnehmbare Gegenproteste stattfand. Am 19. Februar soll dagegen an den jährlich traditionellen Großaufmarsch der Nazis angeknüpft werden, wenngleich dieser schon 2010 aufgrund der Blockaden tausender Antifaschistinnen scheiterte, halten die Neonazis an ihrem Vorhaben, einen medial beachteten Großaufmarsch zu inszenieren, fest. Hinzu tritt dieses Jahr, dass das anvisierte Konzept, mehrere Demonstrationen gleichzeitig durchzuführen und damit den Blockaden von Antifaschistinnen auszuweichen. Zugleich zeigt auch dieses Jahr Blicke in die Lokalpresse und Äußerungen von Lokal- und LandespolitikerInnen deutlich, dass das sogenannte Dresdner Gedenken kein reines Nazi-Problem ist, sondern fester Bestandteil im gesellschaftlichen Diskurs ist. Denn neben allgemeinen Interessen an den bevorstehenden Nazi-Aufmärschen und dem Stand der Gegenproteste wird parallel dazu und unbeirrt von den letzten Denkmalsanweihungen Kampagnen gefahren, die das Fehlen eines wirklich zentralen, würdigen 13. Februar mehrmals beklagen. Die Idee diesmal, ein Denkmal mit den Namen der 19.000 bekannten Bombentoten. Hingegen stößt die Absicht in London, ein Denkmal für die umgekommenen Piloten des Bomber Command zu errichten, auf wenig Verständnis in der Elbstadt. Genug zu tun also für Antifaschistinnen und gleich mehrere Bündnisse wollen sich die Nazis und das bürgerliche Gedenken vorknüpfen, um klarzustellen, dass 2011 kein Trauermarsch laufen wird. So ruft das Bündnis Nazifrei Dresden stellt sich quer, bestehend aus GewerkschafterInnen, Sozialdemokraten, dazu auch die Linke, bei ihren Blockaden des Nazi-Aufmarschs zu unterstützen. Das bundesweite Antifa-Bündnis No Paseran will dieses Jahr nicht nur die Blockaden organisieren, sondern unter dem Motto Nazis blockieren, Extremismusquatsch und Opfermythen bekämpfen, dem Geschichtsrevisionismus in der sogenannten Mitte der Gesellschaft zu Leibe rücken. Kein Wunder, dass gleich mehrere ums ganze Gruppen diese beiden Anliegen tatkräftig unterstützen möchten. Schließlich sind Nazis und aufrechte Deutsche auch diesen Vereinen ein ordentlicher Anlass, mal auf die Kacke zu hauen. Last but not least ruft auch der Zusammenhang Venceremos keine Versöhnung mit Deutschland dazu auf, dass die Nazis nicht ungestört ihre Geschichtslügen auf die Straße tragen und empfiehlt motivierten und entschlossenen Menschen, sich in Bezugsgruppen zu organisieren und sowohl am 13. als auch am 19. Februar nach Dresden zu fahren. Ja, aufrufen tut natürlich nicht nur das ganze Spektrum, das wisst ihr. Hier auf dem Podium sitzen 6 Gruppen. 5 dieser Gruppen, die hier sitzen, haben den No Paseran-Aufruf unterschrieben, der Grundlage sein wird für die Aktion in Dresden. Ich möchte auf den Aufruf insofern noch mal ergänzend zu dem, was Benny gesagt hat, ganz kurz eingehen. Ich zitiere mal: In den letzten Jahren zeigt sich das Dresdner Gedenken deutlich moderner. Also es geht um die Modernisierung des Gedenkens. Nicht zuletzt auch nachdem antifaschistische Initiativen die Nazi-Aufmärsche thematisiert hatten. So führte die Beauftragung einer unabhängigen Historikerkommission zur Untersuchung der Angriffe durch die Stadt Dresden zu einer teilweisen Versachlichung der sehr emotionalisierten Debatte. Seitdem wird offiziell von 18.000 bis 25.000 Toten durch die Bombardierung gesprochen. Anstatt nur auf die eigene Opferrolle abzustellen, kam und kommt es zu einer stärkeren Betonung der deutschen Verbrechen. Diese werden allerdings immer nur zur Erklärung der Ursachen der Bombardierung genannt und verblassen damit hinter dieser selber. Trotzdem, meine ich, ist das eine bemerkenswerte Geschichte. Diese Modernisierung ist nicht einfach nur freiwillig. So, jetzt soweit die allgemeine Gemengelage, die wir mal hier versucht haben darzustellen. Wir wollen jetzt in dieser ersten Runde Statements haben, die anwesenden Vertreter von Salon des Communistes, und zwar in der Reihenfolge Dissident, Top und Avanti, sollten bitte jetzt ganz allgemein dazu Stellung nehmen, aus welchen bisherigen Erfahrungen Sie in der Auseinandersetzung mit dem Dresden-Komplex schöpfen können. Wie gesagt, jeweils 5 Minuten maximal. Die Reihenfolge übrigens in den anderen Blöcken der Gruppen ändert sich dann, je nachdem. Es ist nicht immer dieselbe Reihenfolge. Ich würde dich bitten, anzufangen. Ja, schönen guten Abend erstmal. Und ich möchte mich auch beim Antifa-Account der IL aus Köln bedanken für die Einladung. Ich bin, wie gesagt, nicht für die Gruppe Keine Versöhnung mit Deutschland, beziehungsweise das Bündnis Keine Versöhnung mit Deutschland aus Dresden hier. Und musste mich relativ kurzfristig auf die Veranstaltung hier vorbereiten. Dementsprechend sei mir nachgesehen, dass ich das eine oder andere ablese. Bevor ich aber nun zu der gestellten Frage nach Dresden komme, möchte ich noch einige Bemerkungen zur Wahl der Lokalität hier in Köln machen. Wir befinden uns im Bürgerzentrum Alte Feuerwache. Eben diese wird in der Kölner Linken oder auch darüber hinaus, auch jenseits der Linken, in den letzten Jahren ist oder ist öfteres Gegenstand von Diskussionen geworden. Und vor dem Hintergrund möchte ich dann nochmal kurz aus einer Erklärung Kölner Gruppen aus dem April des letzten Jahres zitieren, mit dem Titel Antisemitismus endlich vor die Tür verweisen. Also ich zitiere: Wir Freundinnen und Freunde sowie Nutzerinnen der Alten Feuerwache wenden uns mit diesem offenen Brief an den Vorstand des Vereins, um eine sofortige Einstellung der Unterstützung des sogenannten Klagemauerprojekts von Walter Herrmann zu erreichen. Die Kritik am Antisemitismus der sogenannten Kölner Klagemauer ist nicht neu. Immer wieder sind in den letzten Jahren Gruppen und Einzelpersonen auch an die Alte Feuerwache herangetreten und baten darum, die Unterstützung einzustellen. Seit Jahren bedient Walter Herrmann antisemitische Klischees im Namen einer obskuren Israel-Kritik. Die Klagemauer, die Kölner Klagemauer, die sogenannte, dürfte den Kölnern unter uns wahrscheinlich bekannt sein. Weiter heißt es in der Erklärung: Dem Antisemitismus des Walter Herrmann stehen alternative Konzepte für Gesellschaft, Politik und Kultur, wie sie die Alte Feuerwache fördern will, diametral entgegen. Wir rufen die Kölner Zivilgesellschaft, alle sich der Emanzipation verschriebenen Gruppen und Einzelpersonen dazu auf, endlich den Arsch hochzukriegen und gegen die antisemitische und menschenverachtende Raserei des Walter Herrmanns den Mund aufzumachen. Wir fordern die Alte Feuerwache auf, die Raumnutzung durch das Klagemauerprojekt sofort zu beenden. Seit einigen Tagen zeigt die sogenannte Klagemauer vor dem Dom nun auch wieder ihre anti-israelische Dauerausstellung, in Anführungszeichen. Und soweit ich weiß, werden die Tafeln nach wie vor in dieser alten Feuerwache hier gelagert. Das bringt mich dann zu der Frage an den Antifa-AK, die natürlich jetzt nicht unbedingt hier direkt beantworten werden muss, warum man nach wie vor, obwohl man einer derjenigen Gruppen waren, die halt diesen genannten offenen Brief unterschrieben hat, nach wie vor die Lokalität hier nutzt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, willst du was dazu sagen? Oder? Nein. Ich? Okay. Jetzt nicht. Gut, also, dann, wie gesagt, ich spreche hier nicht für die Genossinnen aus Dresden. Mir fehlt natürlich deren spezielle Erfahrung aus den letzten Jahren. Und auch bin ich in Sachen Geschichtsrevisionismus und Dresden-Mythos natürlich nicht so bewandert wie die Genossen aus Dresden eben. Wahrscheinlich wurde ich bzw. meine Gruppe Salon des Communistes aus Düsseldorf eingeladen, weil wir uns in den letzten Jahren an den Mobilisierungen zum Keine Versöhnung mit Deutschland Bündnis oder weil wir uns daran beteiligt haben, unter anderem im letzten Jahr mit einem Bus aus Nordrhein-Westfalen, der halt im Gegensatz zu den anderen Bussen, die sich auf den Samstag, den Tag des Nazi-Aufmarschs konzentriert haben, auch schon zur Vorabenddemo des Keine Versöhnung mit Deutschland Bündnisses gefahren ist, und weil wir auch im letzten Jahr eine Mobilisierungstour mit oder eine Tour mit Veranstaltungen mit dem Keine Versöhnung mit Deutschland Bündnis organisiert haben in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, die hatten 6 oder 8 Städten stattgefunden. Also das vielleicht zum Hintergrund, warum ich überhaupt eingeladen wurde. Nun also zum 13. und zum 19. Februar. Natürlich kann es nicht schaden, am 13. und 19. Februar nach Dresden zu fahren. Eine Abarbeitung an den Nazi-Aufmärschen würde aber, wie jedes Jahr, zu kurz greifen, da die Dresdner Gedenkpolitik vernachlässigt würde. Keine Versöhnung mit Deutschland oder das Bündnis Keine Versöhnung mit Deutschland hat sich bis jetzt oder hat bis jetzt noch keinen eigenen Aufruf veröffentlicht. Auf der Page finden sich aber meiner Meinung nach einige gelungene Überlegungen zu der aktuellen Diskussion um das um ein geplantes Denkmal in Dresden. Ich zitiere da mal kurz aus einem Beitrag, der sich auf der Homepage findet. Anfang September 2010 schreckt eine Nachricht die Dresdner Medienlandschaft auf. Der ehemalige Bee Gees-Sänger Robin Gibb forciert in London den Bau eines Denkmals für das britische Bomber Command. Das ist eigentlich wenig überraschend. Die Einheit leistete einen entscheidenden Beitrag zur Niederschlagung des nationalsozialistischen Deutschlands. Sie besorgte die Niederlage der deutschen Luftwaffe, entlastete die Ostfront durch einen erzwungenen Abzug von Kriegsmitteln und bereitete erfolgreich die Landung zum D-Day vor. Dies rief in Dresden quer durch alle politischen Spektren die üblichen Empörungen hervor. Weiter heißt es daher in dem Text aus Dresden: In der typisch selbstbezogenen und großmäuligen Dresdner Art wird die Idee des Denkmals aus dem historischen Kontext gerissen und stattdessen eine Erzählung begonnen, die nur noch deutsches Leid und insbesondere das Leid Dresdens kennen möchte. Unterm Strich hat sich also in Sachen Gedenkpolitik in Dresden nicht viel getan. Ich zitiere nochmal die Dresdner Genossin: Das Gedenken muss sich immer wieder neu erfinden. Die Dresdner Opferidentität braucht Orte, an dem sich der eigenen Wunden vergewissert werden kann. Dabei entwickelte sich in den vergangenen Jahren durchaus verschiedene Zugänge. Das soll hier nicht verschrieben werden. Ich gehe jetzt auf die im Detail nicht ein. Allen inhaltlichen Unterschieden zum Trotz eint aber alle 13. Februar Gedenkstörungen das Festhalten an der Opferidentität. Störung. Hierin liegt der grundsätzliche Ansatzpunkt für die Kritik eines Gedenkens. Dem kann ich in dieser Form nur zustimmen. Dann noch kurz zum schon erwähnten No-Passeran-Aufruf oder dem Aufruf des No-Passeran-Bündnisses, das hier wohl auch von den meisten Gruppen mitgetragen wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich finde es erstmal erfreulich, dass sich stärker mit dem Geschichtsrevisionismus und auch dem speziellen Dresden-Opfermythos auseinandergesetzt wird von Seiten des No-Passeran-Bündnisses. Hier hat offenbar die Auseinandersetzung mit den Thesen und auch der Kritik von Keine Versöhnung mit Deutschland seine Spuren hinterlassen, wie ich vermute. Ja, ich beeile mich, okay. Weniger erfreulich, am 13. Februar findet, wie wir gehört haben, auch ein Nazi-Aufmarsch und ein Nazi-Fackelaufmarsch statt. Und es finden vor allem die allgemeinen Gedenkveranstaltungen von der Stadt und Co. statt. Leider mobilisiert Dresden nazifrei und No-Passeran aber am 13.2. nicht zu Massenblockaden gegen das Gedenken und den Fackelmarsch, sondern nur gegen den Aufmarsch am 19. Was natürlich die Frage aufwirft, wie konsequent man es mit der Kritik des Dresdner Opfergedenkens von Seiten von No-Passeran denn nun nimmt. Im Zweifel sind die Nazis dann wohl doch das größere Problem und eine Kontextualisierung des Nazi-Gedenkens und des Opfergedenkens der restlichen Dresdner findet leider nicht statt. Das Event der Massenblockaden und die Vermittlung von radikaler Gesellschaftskritik stehen wohl auch hier sich leider im Zweifel im Wege. Kurz noch ein Hinweis auf einen Text, der anlässlich der CONACT-Konferenz am letzten Wochenende hier in der Alten Feuerwache in Köln, eine Konferenz von verschiedenen antifaschistischen Gruppen aus dem Rheinland, wurde ein Diskussionspapier von mehreren Gruppen aus NRW vorgelegt, in dem sich auch speziell mit dem gerade von mir ins Gespräch gebrachte Begriff des Event-Antifaschismus auseinandergesetzt wird. Des Weiteren geht es um eine Kritik breiterer Bündnispolitik und einer Fixierung von Nazi-Aufmärschen oder auf Nazi-Aufmärsche und gegen Events von Seiten der Antifa. Wer daran Interesse hat, um zum Ende zu kommen, der kann gerne auf nrw.blogsport.de den entsprechenden Text nachlesen, um vielleicht die Kritik, die ich jetzt ganz knapp nur formulieren konnte, ein wenig besser nachvollziehen zu können. Okay, das dann erstmal von mir. Okay. Ich glaube, ich fange ein bisschen anders an als du. Deshalb, Also um kurz zu sagen, was waren unsere Erfahrungen in den letzten Jahren mit Dresden? Wir sind eine, glaube ich, der wenigen EL-Gruppen, die schon seit vielen Jahren nach Dresden mobilisiert, obwohl uns die inhaltliche Ausrichtung, die in Dresden lange Zeit durch Venture Remos dominiert war, nicht unbedingt gepasst hat. Wir fanden es aber fatal für eine antifaschistische Bewegung, dass man einen Großaufmarsch von Nazis, der auch damals schon irgendwie mit 4.000 bis 5.000 einer der größten Aufmarsche in der Bundesrepublik war, ignoriert aufgrund innerer Zerstrittenheit. Das war aber nie eine große Mobilisierung. Da sind aus Marburg immer so 4, 5 Autos gefahren. Das war sozusagen ein interner Kreis, der sich darum gekümmert hat. Verstärkt war das Ganze dadurch, dass es bei uns immer Genossinnen gab, die ursprünglich aus Dresden kamen und die sozusagen die Erfahrung mit diesem Nazi-Aufmarsch in ihrer politischen Biografie eingeschrieben hatten. Seit sozusagen die EL-Mobilisierung vor 2 Jahren nach Dresden begonnen hat, hat das erste Mal sich quantitativ da was geändert. Also es gab eine interne Mobilisierung in der Szene in einem viel größeren Ausmaß. Das war noch nicht besonders bemerkbar in so einem linken Studierendenspektrum, das in Marburg ziemlich wichtig ist, aber in so einem aktiven Antifa-Spektrum kam es zum ersten Mal zu einer größeren Mobilisierung mit einem Bus, den man vollgekriegt hat, und sozusagen seit dem letzten Jahr hat sich das dann halt nochmal explosionsartig vermehrt. Also vor allen Dingen nochmal durch, dass man einen Schlüssel hatte zu Bündnispartnerinnen, die sich bisher gegenüber dieser Tatsache, dass da eben 6.000 Nazis durch eine Stadt laufen und es in Dresden auch lange Jahre niemand besonders schlimm fand, außer ein paar Antifas. Daran hat sich maßgeblich was geändert. In Marburg ist da eben immer klassisch das Studierenden, also der verfasste Studierendenschaft entscheidend als Bündnispartner. Qualitativ hat sich für uns dadurch was verändert, dass das für uns die erste Großmobilisierung in einem Antifa-Zusammenhang war, in dem wir Aufgaben übernommen haben und sozusagen Erfahrungen weitergegeben wurden, die Leute seit den 90er Jahren haben, wie man einen Konvoi organisiert und so. Das hat es in Hessen Ewigkeiten nicht mehr gegeben, muss man auch klipp und klar sagen. Und das sind sozusagen unsere bisherigen Erfahrungen damit. Ich will jetzt kurz begründen, der Genosse hat es ja gerade anders auch getan, was eigentlich unsere Anliegen sind. Ich glaube, die sind ein bisschen, liegen vielleicht diametral entgegen. Uns geht es ernsthaft schon seit Jahren darum, dass dieser Trauermarsch der Nazis für uns der entscheidende Punkt ist. Der ist für uns der entscheidende Punkt auch aufgrund der eigenen Erfahrung, dass er eine Schnittstelle ist zwischen einem rechtskonservativen Gedenkdiskurs, der in Dresden bedient wird, und einem offenen Bezug auf den Nationalsozialismus. Das hat sich in Marburg immer dadurch ausgedrückt, dass das burschenschaftliche Milieu, was in Marburg enorm stark ist, wir haben über 80 Verbindungen in der Universitätsstadt, mehrere offen Rechtsradikale, zahlreiche Rechtskonservative, an diesem Aufmarsch auch immer massiv teilgenommen hat. Das heißt, gerade dieser Schnittstellenpunkt war für uns aufgrund der eigenen Auseinandersetzung in der Antifa-Arbeit mit studentischen Verbindungen immer enorm wichtig. Und gerade das zeichnet Dresden, den Aufmarsch in Dresden und auch den Trauermarsch im Unterschied zu dem Fackelmarsch, der eine reine Neonazi-Veranstaltung ist, unterscheidet den von einer klassischen Großnazi-Demo. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik, gab es eigentlich immer einen so einen Großaufmarsch, wo dieses Milieu sich geeinigt hat. Das war in Wunsiedel zum Teil der Fall, es war aber vor allen Dingen eben auch bei den Protesten gegen die sogenannte Wehrmachtsausstellung der Fall und halt in Dresden. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass eine breite Bündnismobilisierung, wie sie antifaschistische Gruppen in Dresden fahren, bei allen Widersprüchen, die da auftauchen, enorm wichtig sind, um eine radikale Linke, die eben nicht nur Antifa macht, in einem zivilgesellschaftlichen Spektrum zu verankern. Also unserer Meinung nach strahlt die Bündniszusammenarbeit, die man bei den Protesten gegen Nazi-Aufmärsche organisiert, auch dahin aus, dass man sich gegen Repressionen in anderen Bereichen immunisiert. Und das ist dann vielleicht eher eine lokale Sache in diesem Jahr, ist für uns enorm wichtig, dass wir in den letzten Jahren ein Milieu, aktionistisches Milieu in Marburg schaffen konnten im Rahmen von der Dresden-Mobilisierung, im Rahmen der Aktion im Wendland, dass sozusagen jetzt wieder gemeinsam mit der Gruppe in Marburg aktionistisch in Dresden tätig werden will und dass sich dabei auch selber organisiert, und zwar nicht klassisch in einer Politgruppe organisiert, sondern das zur Aktion sich organisiert und dazu aktionsbereit ist, und wir das als ein alternatives Modell von Organisierung ausprobieren wollen, das nicht so einer klassischen, wie man trifft sich einmal in der Woche mit seiner Politgruppe und diskutiert, entspricht, sondern das einen lockeren und loseren Organisierungsverbund bildet. Jo. Danke, dann als nächstes die Gruppe Top. Ja, hallo. Hallo, ist das so zu verstehen? Ja, dann auch von uns. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier von der Gruppe Theorie Organisation Praxis Berlin. Das ist ein spätes Spaltprodukt der ehemaligen antifaschistischen Aktion Berlin. Und wenn wir uns beschreiben wollen, dann benutzen wir häufig das Wort Post-Antifa, um damit auszudrücken, dass es eben nicht nur darum geht, Nazi-Polizei zu sein, sondern dass zu einer substanziellen antifaschistischen Position eben auch Kritik des Kapitalismus und Kritik der Nation gehört. Wir sind Teil des ums ganze Bündnisses, wie der Antifa-AK auch, und versuchen, diese Perspektive sozusagen bundesweit wahrnehmbar zu machen. Überregional ist vielleicht ein Projekt von uns bekannt, an dem wir zumindest beteiligt sind, nämlich die Zeitung Straßen aus Zucker. Zu Dresden 2011. Wir sind Teil des Berliner Bündnisses, das nach Dresden mobilisiert, wenngleich wir natürlich nicht zu No Pass Heran gehören im engeren Sinn, aber wir organisieren einen Bus und fahren natürlich auch zur Blockade. Als Gruppe organisieren wir im Mitte Februar eine Diskussionsveranstaltung in Dresden mit Nora Goldenbogen, die ist dort Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, und mit Olaf Kistenmacher, der so ein bisschen wahrgenommen wurde, als er sich als Mitarbeiter von Neuen Gamme geweigert hat, uniformierte Soldaten durchs Gelände zu führen, und der sozusagen sehr, sehr detailliert zur Transformation der Gedenkpolitik arbeitet oder Geschichtspolitik. Ja, wie gesagt, das ist im engeren Sinne das, was wir zu Dresden in diesem Jahr beitragen. Mal ein bisschen breiter gefasst, versuchen wir immer eine ideologiekritische Perspektive zu formulieren und hier eben auch eine Ideologiekritik des Gedenkens. Also wir versuchen, die Motivationslage, die identitären Bedürfnisse zu kritisieren, die sich in so einer gedenkpolitischen oder geschichtspolitischen Praxis niederschlagen, die nationalideologische Funktion des Gedenkens, eben auch in der Modernisierung oder Pluralisierung der Formen des Gedenkens, zu denen kommen wir vielleicht nachher noch im Einzelnen. Da haben wir auch schon eine Weile die zentrale Stellung Dresdens im Auge. Das Dresdner Opfergedenken oder das modernisierte Dresdner Opfergedenken schließt einerseits zum Standard der Berliner Republik auf, insofern man eben nicht mehr nur den eigenen Opferstatus reklamiert. Andererseits ist es aber auch schon immer Avantgarde gewesen, indem ja genau eine deutsche Opferidentität da kulturell etabliert wurde, die jetzt ja in verschiedenen anderen Narrativen in den letzten 5 Jahren sich dann auch verbreitert hat, also Vertriebene, Speziallagerhäftlinge, was es da alles so gibt, deutsche Opfer jedenfalls. So zum Hintergrund, welche Erfahrungen spielen damit rein? 2005 haben sich viele aus unserer Gruppe an diesem einer geschichtspolitischen Intervention beteiligt unter diesem Motto Deutschland, du Opfer. Das war ein großes Konzert auf dem Alexanderplatz, und es ging natürlich 2005 um den Jahrestag der Kapitulation und um die Einweihung des Holocaust-Mahnmals. In dem Zusammenhang haben wir mit dem Begriff des Aufarbeitungsweltmeisters gearbeitet, also um zu zeigen, dass diese Transformation des Gedenkens gerade darin besteht, nicht mehr zu leugnen, sondern auf voller Breite aufzuarbeiten und den moralischen Kredit dessen einzufahren. 2009 hatten wir eine antinationale Kampagne laufen mit den Genossinnen und Genossen im Ums-Ganze-Bündnis, die auch gegen das Supergedenkjahr ging, also gegen 60 Jahre Grundgesetz und 20 Jahre friedliche Revolution, die nationalideologisch eben auch eingebunden wurden in so ein Narrativ der Läuterung und so weiter. Nochmal der Bogen zurück zur aktuellen Situation. Wie schätzen wir das ein? Einerseits sind wir schon sehr lange dran an diesem Komplex Ideologiekritik des Dresden-Gedenkens und waren ja auch in so einem antinationalen oder antideutschen Spektrum unterwegs oder hatten da zumindest sehr, sehr große Übereinstimmungen in manchen Kritikpunkten. Also wenn man den diesjährigen Aufruf von Venceremos oder den Text von Venceremos liest, muss man sagen, das ist eine sehr genaue, sehr detaillierte Ideologiekritik des Gedenkens, die eben auch gerade die Doppelbödigkeit oder die Fallstricke dieser Modernisierung, der scheinbaren Anerkennung der deutschen Täterrolle da herausarbeitet. Also das ist so eine Orientierung, von der wir uns, glaube ich, auch gar nicht abgrenzen wollen, sondern die ganz wichtig ist in so einer theoretischen Verortung. Andererseits haben wir aber auch ein Problem mit so einem relativ verplatteten Antideutschtum, wie man das auf manchen Demonstrationen erleben muss, wo dahergelaufene Bürger grundsätzlich als Nazis denunziert werden. Und was uns daran stört, ist eben eine falsche Vereindeutigung einer durch und durch widersprüchlichen Konstellation. Und da versuchen wir so ein bisschen eine Mitte zu finden. Ja, Mittelweg der Tod, okay. Also wir versuchen so ein bisschen keine falschen Vereindeutigungen zu reiten, die dann eben auch wieder nur irgendwelche identitären Bedürfnisse befriedigen. In dem Zusammenhang nehmen wir erfreut zur Kenntnis, dass in dem No-Passeran-Bündnis in den letzten 2 Jahren eine starke Konzentration auf die deutschen Opfermythen stattgefunden hat und dass, ja, man kann es vielleicht jetzt ohne allzu große Polemik auch sagen, dass in diesem Spektrum also auch Kritikpunkte, wie sie vorher im Wesentlichen von antideutschen oder antinationalen Linken ausgearbeitet wurden, aufgenommen werden. Streckenweise gleichen sich die Positionen da doch sehr. Und die Differenzen belaufen sich dann auf die strategische Bewertung. Das war nicht immer so, aber dass es jetzt so ist, schafft zumindest eine neue Ausgangslage, um mit diesem Komplex Geschichtspolitik, nationale Ideologie in Zukunft umzugehen. Ja, soweit erstmal und genaueres inhaltlich dann noch später. Danke. Dann noch Avanti zum Schluss. Ja, danke auch von mir erstmal für die Einladung. Ich bin also hier für Avanti Projekt Undogmatische Linke, organisiert in der IEL und auch Teil des Bündnisses No Passeran. Erstmal dazu, wie wir zu Dresden gekommen sind. Das ging eigentlich erstmal über ein anderes Nazi-Großevent, nämlich den jährlichen Hessmarsch in Wunsiedle. Da haben wir ungefähr 2003 angefangen, mit anderen Antifa-Gruppen zusammenzuarbeiten, haben dann 2004 und 2005 nach Wunsiedel mobilisiert und auch 2006 noch mobilisiert, auch wenn der Aufmarsch ja dann letztlich auch nicht stattfand. Wir haben damals schon die Position vertreten, dass man gegen diesen Nazi-Aufmarsch nicht einfach nur eben als Anti-Nazi-Mobilisierung sich wenden kann, sondern dass es wichtig ist, auch gesamtgesellschaftliche Problematiken dabei mit zu betrachten, insbesondere eben Gedenkpolitik und alles, was so damit zusammenhängt, weil wir auch fanden, dass es da eben Parallelen gibt, dass das auch Wechselwirkungen gibt. In dem Zusammenhang haben wir uns dann, nicht nur weil Wunsiedel nicht mehr stattfand, sondern auch, weil wir fanden, dass es andere Orte gibt, an denen sowas stattfindet, mit Dresden beschäftigt, waren 2006 und 2007, wenn ich mich richtig erinnere, auch vor Ort, um uns das mal anzugucken, hatten damals so ein bisschen ein hoffnungsloses Gefühl, weil wir nicht das Gefühl hatten, dass da irgendwas zusammenkommen kann in Dresden, weil wir das Gefühl hatten, dass eben die Antifa-Demonstrationen, die da stattfanden, wenn ich dein Wort nehmen darf, sehr eindeutig waren und nicht wirklich eine größere Bündnisorientierung oder ein Entstehen eines größeren Bündnisses zugelassen hätten, so unsere Einschätzung damals, und weil wir sowas wie die Meile der Demokratie schrecklich fanden. Wir sind dann jetzt seit 2009 eben in den verschiedenen Mobilisierungsbündnissen zu Dresden beteiligt, insbesondere eben No Passeran und darüber auch Dresden Nazifrauen mobilisieren, darüber eben auch für den Februar 2011. Vielleicht unsere Pläne und Anliegen dazu noch kurz. Also wir werden zum einen mobilisieren zum 19.2. eben zu den Massenblockaden. Wir werden auch als Teil von No Passeran am 13.2. uns in Dresden betätigen. Es wird unter anderem eine Aktivität geben, die unter dem Arbeitstitel Auf den Spuren der Täter läuft und die sich so ein bisschen mit diesem Mythos von Dresden als der unschuldigen Kulturstadt, die aus der Luft gemeuchelt wurde, sozusagen beschäftigen will. Das ist allerdings alles noch nicht so ganz endgültig geplant. Unsere Anliegen sind zum einen natürlich den Erfolg von 2010 zu wiederholen und langfristig dafür zu sorgen, dass dieser Nazi-Aufmarsch schlichtweg nicht mehr stattfinden kann. Unser Anliegen ist aber auch eine politische Vertiefung, gerade eben in diesen beiden Bereichen Gedenkpolitik, Opfermythos etc. und in dem Bereich Extremismus, Quatsch, wie wir es im Aufruf so ein bisschen nennen, also diese sogenannte Extremismus-Theorie oder Diskurs. Und ein weiterer Punkt oder ein weiteres Anliegen ist auch eben die Vertiefung der Zusammenarbeit in und mit den lokalen Bündnissen in Dresden und in Sachsen darüber zu erreichen. Danke. Du darfst das direkt behalten, weil gleich geht die erste Frage im nächsten Block auch an dich. Genau, damit sind wir jetzt schon am Ende vom Block 1 und kommen jetzt, ich habe das Gefühl, mein Mikrofon ist aus, kommen jetzt zu Block 2, nämlich Opfermythos und modernisierter Gedenkdiskurs. Hierzu auch wieder eine kurze Einleitung. Um die Bombenangriffe auf Dresden wurde in den letzten 65 Jahren ein Mythos aufgebaut, der im Zusammenspiel von öffentlicher Erinnerungskultur, Familiengedächtnis und geschichtspolitischen Interventionen produziert und reproduziert wird. Der Komplex Mythos Dresden setzt sich aus einer Vielzahl von Erzählungen und Legenden zusammen. Basal ist dabei eine Erzählung, die Erzählung einer unschuldigen Kulturstadt Dresden, die militärisch sinnlos kurz vor Kriegsende zerstört wurde. Der Bombardierung von Dresden wird auf der einen Seite der Rang eines singulären Geschehens in der Geschichte des Luftkrieges zugesprochen und gleichzeitig auf der anderen Seite unterschiedslos mit anderen Städten wie Rotterdam, Coventry und Leningrad gleichgesetzt, die durch den NS-Angriffskrieg zerstört wurden. Um diese Singularität zu untermauern, wurde lange mit überdimensionierten Totenzahlen hantiert, Legenden um Tiefflieger gesponnen und so weiter. Neben dieser altbekannten und inzwischen dieser Form fast ausschließlich von Nazis propagierten Mythos hat sich die letzten Jahre eine sogenannte Modernisierung des Gedenkens vollzogen. So wird in verschiedenen linken Analysen festgehalten, dass mit dem modernisierten Gedenken der Holocaust nicht geleugnet, sondern akzeptiert und die Verbrechen von Deutschland neben die Verbrechen an Deutschen gestellt werden. Anna Wanti, ihr schreibt in eurem Aufruf 2011, dass in Dresden herrscht ein groteskes Missverhältnis zwischen kaum vorhandenen Gedenken an Reichspogromnacht, Holocaust und Befreiung auf der einen Seite und der fast ausschließlichen Fixierung auf die Bombardierung und die eigene Opferidentität auf der anderen Seite. Eine bundesweite Antifa-Intervention ist aber nicht nur nötig, weil bundesweit Nazis am sogenannten Trauermarsch teilnehmen, sondern weil Dresden ein prismatischer Punkt des konservativen Backslash des gesellschaftlichen Rechtsruck in Deutschland ist. Hieraus ergeben sich für uns zwei Fragen. Erstens, seht ihr in Dresden eine Ausnahme von der allgemeinen Gedenkkultur oder ist Dresden ein Vorläufer für den von euch benannten Rechtsruck in Deutschland? Zweitens würden wir gerne wissen, in welchem Verhältnis seht ihr die sogenannte Modernisierung des Gedenkens und dem von euch konstatierten gesellschaftlichen Rechtsruck? Ja, also zur ersten Frage, für uns ist Dresden keine Ausnahme von der allgemeinen Gedenkkultur, sondern ist in vielerlei Hinsicht ja ein besonders krasses oder einleuchtendes Beispiel, das uns deutlich klar macht, eben wie es auch gesamtgesellschaftlich aussieht. Wir denken, dass viele Diskurse, die zum einen auf der also bundesweiten Ebene stattfinden, die aber auch in ganz vielen Orten lokal stattfinden oder zumindest irgendwie lokal angelegt sind, in Dresden einen besonders starken Ausdruck finden. Insbesondere natürlich diese Opfererzählungen, die in vielen anderen deutschen Städten natürlich auch vorhanden sind. Auch in Hamburg hatten wir eine Zeit lang immer Gedenkdemonstrationen, sogenannte von Neonazis, zum Jahrestag der Bombardierung. In Lübeck haben wir sowas auch, aber irgendwie ist Dresden doch ein besonders krasses Beispiel dafür, wie das stattfindet. Wir glauben, dass es da so im Wesentlichen vielleicht drei oder unter anderem drei Gründe gibt. weitere mag es auch noch geben. Das eine ist wahrscheinlich schon auch einfach, dass Dresden eben immer ein Symbol war, dass wenn man über deutsche Opfer oder auch um die Schrecklichkeit des Krieges gesprochen hat, man über Dresden gesprochen hat. Es war ja nicht nur die sowohl BRD als auch DDR, die immer mit diesen Zahlen von 200.000 bis 300.000 Toten und so weiter hantiert haben, sondern es waren auch zum Beispiel amerikanische und ähnliche Autoren und so weiter. Dann zu dem Thema Extremismus-Doktrin und so weiter, mag das auch schlichtweg einfach damit zusammenhängen, dass da die doch deutlich rechte Landesregierung einfach das gerne aufnimmt. Und das lassen wir uns jedenfalls immer von Genossinnen und Genossen aus Sachsen sagen, dass in Dresden auch so ein gewisser Dünkel herrscht, dass man eben einfach nicht verstehen kann, wie die schöne Stadt Dresden bombardiert werden konnte. Aber also abschließend, Dresden ist keine Ausnahme von der allgemeinen Gedenkkultur, sondern Dresden zeigt ganz viele Aspekte der allgemeinen Gedenkkultur besonders deutlich und ausgeprägt. Zu der zweiten Frage, wir denken, dass das modernisierte Gedenken oder die Modernisierung des Gedenkens eine Voraussetzung ist für diesen gesellschaftlichen Rechtsruck. Ein modernisiertes Gedenken, das eben auch durch Historiker, Kommissionen sachlich aufklären lässt, wie viel Tote es denn genau waren und so weiter. Und das den sogenannten Kontext der deutschen Toten auch irgendwie würdigt oder zumindest nennt, gibt sich eben moderner und liberaler. Und wir glauben, dass genau das vieles erlaubt an gesellschaftlichem Rechtsruck und auch an Machtpolitik, die darauf aufgebaut wird, was mit so einem klassischen 300.000 Tote und Tiefflieger auf Dresden bezogen nicht funktionieren würde. Das ist einmal die Großmachtpolitik auch im militärischen Bereich, also dass eben der Kosovo oder damals im Kosovo die Bombardierung Serbiens eben begründet wurde, dass man jetzt ja gerade wegen Auschwitz und weil da Konzentrationslager gemacht werden, also jetzt da eben wieder militärisch tätig werden musste. Das braucht es inzwischen nicht mehr. Inzwischen sind das halt einfach deutsche Helden. Sowas wie so ein Nationalismus, Fußball, WM etc., der sich eben als Nationalismus Light oder so gibt und deswegen halt gar nicht so problematisch ist vermeintlich. Und auch diese ganze Geschichte mit der Extremismusdoktrin, ne, wenn man schon mal am Aufarbeiten ist, dann arbeitet man halt alles auf, Nationalsozialismus, die andere deutsche Diktatur, die ja letztlich genauso war und jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren vielleicht noch so ein bisschen 68er und deutscher Herbst und irgendwie haben die ja alle Fehler gemacht und sind ja alle irgendwie kritikwürdig. Das sind, glaube ich, glauben wir alles Sachen, die schon nur funktionieren von diesem Ausgangspunkt. Deutschland hat eben seine Geschichte aufgearbeitet und Deutschland hat daraus gelernt und ist jetzt eine moralisch geläuterte Nation. Ohne das würde es wahrscheinlich nicht in dieser Form funktionieren, denken wir. An Salon des Communistes. Bevor ich meine Frage an Salon des Communistes richte, muss ich was nachholen, was ich vorhin vergessen habe, was Technisches. Die Veranstaltung wird aufgenommen vom Antifa-AK und wird hinterher bearbeitet und kommt dann ins Netz. Also wer da nachher zum Beispiel aus dem Publikum was sagen will, muss das wissen. Und wenn er das nicht will, dass das aufgenommen wird, müsst ihr Bescheid sagen, dann wird das rausgeschnitten. So, jetzt meine Frage an Salon des Communistes. Vergangenes Jahr sagtet nicht ihr, aber das Bündnis Venceremos in ihrer Rede gegen das Dresdner Gedenken, dass Dresden sich als geläuterte, wahrhaftig erinnernde Stadt inszeniert, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzt. Hier nimmt Dresden inzwischen Bezug auf einen modernen deutschen Nationalismus, der seine Legitimität gerade aus der behaupteten vorbildlichen Aufarbeitung der Vergangenheit gewinnt. Gezeichnet wird das Bild einer normalen, aufgeklärten Nation, einer Nation, die zu ihren Fehlern steht, daraus gelernt hat und nun eine ganz besondere Verantwortung trägt. Hieraus ergeben sich zwei Fragen für uns. Erstens, was genau versteht ihr unter der Aufarbeitung der Vergangenheit? Welche Konsequenz ergibt sich also aus dem deutschen Vernichtungskrieg und der Shoah im Allgemeinen und im Besonderen bezüglich des Dresdner Diskurses? Zweitens würde uns interessieren, inwiefern ihr die sogenannte Modernisierung des Gedenkens als eine Kontinuität oder als Bruch in der nationalen deutschen Identität versteht. Ja, also erstens, da mache ich es mir ein wenig einfach. Der Begriff, was bedeutet die Frage, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, wurde ja bekanntlich schon mal von jemandem beantwortet, nämlich von Theodor W. Adorno. Und dementsprechend beginne ich dann einfach mit einem kurzen Auszug aus der Einleitung zu diesem Text, zu diesem Aufsatz. Mit Aufarbeitung in der Vergangenheit ist nicht gemeint, dass man das Vergangene im Ernst verarbeitete, seinen Bann breche und durch helles Bewusstsein ersetze, sondern man will einen Schlussstrich darunter ziehen und womöglich es selbst aus der Erinnerung wegwischen. Und weiter, man will von der Vergangenheit loskommen, mit Recht, weil unter ihrem Schatten gar nicht sich leben lässt. Dies beschreibt meiner Meinung nach die deutschen Verhältnisse auch heute noch recht gut. Deutschland muss, wie wir ja auch schon von anderen Menschen hier auf dem Podium gehört haben, muss sich nach innen und außen bei Strafe des ideologischen Zusammenbruchs als schwer geläutert präsentieren. Die zu den Konsequenzen aus der Shoah und dem Vernichtungskrieg, das ist natürlich ein weites Feld. Ich versuche es mal sehr stark runterzubrechen. Deutschland ist meiner Meinung nach anders als andere Nationen, weil Deutschland eben mit dem Zivilisationsbruch Auschwitz, der qualitativ anders war als alle anderen Massenmorde der Geschichte, zurechtkommen muss. Deutscher Umgang mit Geschichte ist vor diesem Hintergrund allen wahrscheinlich hier bekannt. Eine Mischung aus Leugnen, Verschweigen, Anerkennen und für sich in Besitz nehmen und nutzbar machen. Deutsche Nationalisten müssen sich auch heute noch immer in ein Verhältnis zum Nationalsozialismus setzen. Deutscher Nationalismus ist deswegen immer eine Form von Geschichtsrevisionismus, auch wenn er noch so friedlich und modern auftritt. Der moderne Deutsche lebt von der Mär, dass Deutschland den NS gründlich aufgearbeitet hat und begründet mit dieser vermeintlich erfolgreichen Aufarbeitung sogar Kriege, Stichwort Kosovo und die Aussagen Joschka Fischer seinerzeit auf dem Grünen Sonderparteitag dazu in Bielefeld, hat der Genosse von der Wand hier schon erwähnt. Als Konsequenz aus dem Skandal Deutschland fordere ich daher ganz klassisch die Zerschlagung jeglicher deutscher Staatlichkeit, eine Re-Education, die ihren Namen verdient hat, und eine Entschädigung, Anführungszeichen, soweit man das Erlittene überhaupt finanziell entschädigen kann, von Zwangs- und Sklavenarbeitern und von arisierten Vermögen oder von Menschen, denen Vermögen entsprechend von den Nationalsozialisten enteignet wurde. Denn eines darf man nicht vergessen, der deutsche Wiederaufstieg, das Wirtschaftswunder, die Grundlage des Reichtums von Deutschland auch heute oder von dem heute auch Deutschland noch lebt, wäre ohne den Raub und den millionenfachen Mord nicht möglich gewesen. Insofern wies der NS auch materiell im heutigen Deutschland fort. Die vom ideologischen Fortwesen ganz zu schweigen, das ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Kapitel. Vielleicht können wir da später nochmal darauf eingehen. Wichtigste Konsequenz ist natürlich, oder die sich aus Auschwitz ergibt, die Kritik an den Verhältnissen, die eben Auschwitz hervorgebracht haben. Also letztlich auch eine Kritik am Kapitalverhältnis. Das berühmte Zitat von Max Horkheimer wird ja einigen hier geläufig sein. Und dann last but not least, eine weitere wichtige Konsequenz lautet aus unserer Sicht Solidarität mit dem Staat der vom Antisemitismus Verfolgten, Solidarität mit dem Staat Israel, auch von linksradikaler Seite und auch gerade von Staatskritikern. Dann zu der zweiten Frage. Hier kann ich auch nur für mich sprechen, nicht für meine Gruppe oder für die Genossin aus Dresden. Die deutsche Identitätsbildung hat in den letzten 100 Jahren eine Menge Brüche zu verzeichnen, aber es gibt natürlich auch gewisse Konstanten. Nicht nur eine Form von Gedenkpolitik. Wir haben es auch jetzt heute natürlich nicht nur mit einer Form von Gedenkpolitik zu tun oder mit einer Form des Umgangs mit der Vergangenheit, sondern es existieren mehrere nebeneinander. Ich habe schon einige erwähnt, von der Leugnung bis hin zum positiven Bezugnahme auf eine vermeintlich ach so gelungene Aufarbeitung der Vergangenheit. Dominant ist aber gerade die von den Genossen aus Dresden im letztjährigen Aufruf so dargestellte Variante. Zitat: Gezeichnet wird das Bild einer normalen, aufgeklärten Nation, einer Nation, die zu ihren Fehlern steht und daraus gelernt hat. Deutsche Täterschaft wird anerkannt, verschwindet jedoch im abstrakten Jahrhundert der Kriege, im allgemeinen Leid, hinter einer Clique von Nazi-Verbrechern. Die Dresdner Erzählung von den Deutschen als Opfer ist ein Baustein in dem Versuch, eine ungebrochene deutsche Identität zu gewährleisten, denn das Gedenken bezieht sich positiv auf eine vermeintlich unschuldige Zivilbevölkerung. Alles klar, vielen Dank. Als nächstes würden wir gerne von der Gruppe Dissident wissen, inwiefern ihr denkt, dass eine bundesweite Antifa-Intervention Geltung bzw. Bedeutung für Diskursverschiebungen im Bürgertum haben kann und wenn ja, welche konkreten Ereignisse ihr dort seht. Zudem eine vielleicht etwas schwierige Frage an euch: Kann die radikale Linke bzw. sollte die radikale Linke dem bürgerlichen Gedenken ein anderes Geschichtsbild entgegensetzen? Okay. Ich versuche die Frage mal zu beantworten, wobei bei dem Geschichtsbild, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich in der Vorbereitung ein wenig schwer getan. Das wird aber, glaube ich, hier niemanden im Raum verwundern. Hoffe ich. Außer jemand hat schon Antworten drauf, dann freue ich mich auf die Diskussion mit demjenigen oder derjenigen. Okay, wie kann eine Antifa-Intervention den bürgerlichen Diskurs verschieben? Ich glaube, das ist eigentlich geschildert worden, dass das in Dresden passiert ist. Es gab diese Modernisierung sozusagen. Es gibt unterschiedliche Bewertungen darüber, was diese Modernisierung jetzt ist. Ist diese Modernisierung sozusagen auf Druck hin eine Entwicklung in die irgendwie richtige Richtung? Wobei immer noch die Position dahinter grundfalsch ist? Oder ist die Modernisierung gerade dazu da, das, was bisher den Kern des Dresdner Gedenkens ausgemacht hat, nämlich die Deutschen als Opfer zu präsentieren, weiterhin Bestand hat? Das ist sozusagen die Frage dahinter. Ich finde, meine Bewertung wäre, dass ich nicht glaube, wie viele hier auf dem Podium, das verwundert mich auch ein bisschen, dass das Dresdner Gedenken sozusagen exemplarisch für den dominierenden Diskurs in der Bundesrepublik ist. Also und da sogar eine besondere Vorreiterposition für eine Entwicklung dieses Diskurses eingenommen hat. Ich finde, das Dresdner Gedenken, das ist jetzt meine Position, jetzt weiche ich, glaube ich, von meiner Gruppe ab, das sollte ich gleich dazu sagen, sonst lünchen die mich nachher, dass das Dresdner Gedenken sehr stark anachronistisch ist, trotz aller Bewegungen, die es von Seiten der Stadt da gegeben hat. Das hängt einmal damit zusammen, dass das Dresdner Gedenken sich nie in den offiziellen Statements der Stadt erschöpft hat. Also das Dresdner Gedenken besteht nicht daraus, dass irgendwelche Politikerinnen von sich geben, sondern wie die Bürgerinnen und Bürger in Dresden diesen Termin für sich wahrnehmen. Und ich würde sagen, die nehmen diesen Termin weiterhin wahr als das arme Dresden und die ganzen Opfer. Und da ist scheißegal, ob eine Historikerkommission Opferzahlen nach unten korrigiert. Das wird in so einem Volksdiskurs, da gab es sozusagen, fand ich von Antifa-Seite auch mal gute Bemerkungen zu, was sozusagen Gedenken, wie sozusagen Erinnerung abläuft, jenseits so einer offiziellen Erinnerungspolitik. In diesem Diskurs in Dresden ist dominant weiterhin, wir sind die Opfer. Davon abgesehen gibt es eine Modernisierung der Stadteliten, weil es Druck von außen gibt. Und jetzt kommen wir zur Antifa-Intervention. Diesen Druck von außen, den gab es meiner Meinung nach schon, weil seit Jahren dort mit falschen Fakten agiert wurde und da auch sehr gut dargelegt wurde, dass das nicht stimmt. Daraufhin gab es die Historikerkommission und da war das dann einfach nicht mehr aufrechterhaltbar im Konflikt zu einem Mainstream Gedenkdiskurs, der eine Aufarbeitung der Vergangenheit eben in der Weise versteht, wie es der Genosse gerade definiert hat, als wir bekennen uns zur deutschen Kriegsschuld, wir bekennen uns dazu zu den deutschen Verbrechen, wir bekennen uns zur Shoah, und weil wir die Aufarbeitungsweltmeister sind, das Stichwort von dem Genossen fand ich da sehr gut, deshalb können wir das jetzt machen. Darauf musste man sich in Dresden zubewegen, auf diesen Diskurs. Von offizieller Seite. Das hat sozusagen die Antifa-Intervention, die Diskursintervention der ganzen Jahre erreicht. Was sich in Dresden jetzt getan hat, seit dem letzten Jahr, ist ein ganz anderes Phänomen. Vor 2 Jahren wurde eine größere Antifa-Demonstration in Dresden noch als genauso das Gleiche wie die Nazis, genauso störend bewertet. Das ist in diesem Jahr anders. Diese Gleichsetzung sozusagen in dem Ausmaß gibt es in Dresden nicht mehr. Und das hat da ist nicht der Grund, die guten Argumente und die ganze Aufklärung, die man gemacht hat, sondern dass man mit einer Massenmobilisierung die Kräfteverhältnisse in dieser Stadt und in den ganzen Organisationen, die in diesen Bündnissen beteiligt waren, verschoben hat. Es ist sozusagen durch den Erfolg gelungen, eine politische Dynamik zu erzeugen, die es dem Land Sachsen und den Stadtoberen nicht mehr so einfach gemacht hat, Kritik an ihrem Verhalten zu den Nazis abzuwatschen und einfach als extremistisch zu denunzieren. Diese Bewegung konnte es natürlich nur geben, weil man eine breite Bündnispolitik gefahren hat. sozusagen, es ist halt ein Unterschied, ob Antifas von außen auf eine Stadt Druck ausüben oder ob Teile von Sozialdemokratie, Grünen, von der Linken, von Gewerkschaften sozusagen den gleichen Druck auch aufrechterhalten. Die Falle dahinter ist, finde ich, dass sozusagen ich, meine These wäre, der dominierende Diskurs der Berliner Republik, der sich zu den Opfern bekennt und damit sozusagen den Kosovo-Krieg begründet, der findet sich in diesen Bündnisstrukturen, also in diesen Akteuren, in Gewerkschaften, in den Grünen und irgendwie in der SPD natürlich zum Teil wieder. Also im Prinzip demonstriert man mit denjenigen, die die Geschichte aufarbeiten, um den Kosovo-Krieg zu legitimieren, gemeinsam gegen die Nazis. Das ist ein Dilemma, in dem man sich dort befindet. Und ich finde, dieses Dilemma hat man versucht anzufassen mit einer stärkeren Thematisierung des Gedenkdiskurses, indem man behauptet hat, die Berliner Republik, die bezieht sich ja genauso auf Dresden. Also ich habe das Gefühl, dass es, also für mich ist das ein taktisches Manöver. Vielleicht sehen Leute es ja inhaltlich wirklich so. Aber um die unter Druck zu setzen, aber das hat in dem Gesamtbündnis in meiner Einschätzung keinen Niederschlag gefunden. Okay, machen weiter. Letzte in der Runde. Top Berlin. Ihr schreibt in eurem Aufruf, stattdessen geht es um die konkrete Kritik des nationalistischen Konstrukts und damit eines politischen Projekts, das die Geschichte mit aktuellen Zielsetzungen als Legitimationsfolie benutzt. Denn die nationale Inszenierung, Geschichte zielt, so unterschiedlich sie im konkreten Fall ist, stets auf die Konstruktion und Legitimation einer falschen Kollektivität, das heißt eines Kollektives, das seinen Zusammenhalt wesentlich in der brutalen Auseinandersetzung mit den inneren und äußeren Störenfrieden auf dem Weg zum Erfolg auf dem kapitalistischen Weltmarkt und in der globalen Staatenkonkurrenz beweist. Angemessene Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Holocaust können demzufolge zur antinationalen können nur antinationalen Inhalts sein, weil die nationalidentitäre Wendung des Holocaust-Gedenkens in einen positiven deutschen Erfahrungsvorsprung vor der Welt die Opfer verhöhnt, die es vorgeblich ehren will. Da folgende Fragen. Könnt ihr erläutern, was ihr damit meint, dass das nationale Gedenken jenseits seines konkreten Anlasses das eigentliche Problem sei? Relativiert dies nicht selbst die Unterschiede zwischen einer Veranstaltung in Auschwitz und den Zeremonien in der Frauenkirche? Zweitens würden wir gerne wissen, wie ihr euch Intervention in die Geschichtspolitik vorstellt, wo ihr die radikale Linke davor warnt, ein anderes Geschichtsbild, den Mythos bzw. nationalen Erinnerungen entgegenzustellen. Ja, das sind jetzt zwei sehr, sehr komplexe Fragen. Und ich kann vielleicht schon mal ankündigen, dass ich auf die letzte nur zwei Sätze antworten werde und deswegen vielleicht jetzt hier ein klein bisschen überziehe. Wir formulieren sozusagen nicht eine Kritik der, oder nicht alleine eine Kritik irgendwelcher Inhalte eines Gedenkens, einer geschichtspolitischen Praxis, sondern wir denken, dass es notwendig ist, Geschichtspolitik oder Gedenken als soziale Form selber zu kritisieren, als eine ideologische Praxis. Es wäre naiv, das nicht zu tun. Erst in dieser Kritik des Gedenkens als Form, oder sagen wir mal weniger abstrakt, in einer Kritik des Gedenkens als einem zivilreligiösen Ritual, erst in so einer Kritik gewinnt man die kritische Distanz, um ja die identitäre Funktion von Gedenken zu analysieren und um auch zu verstehen, wie diese unglaubliche Flexibilität des Gedenkens und die zum Teil sehr schnelle Transformation des Gedenkens dann doch wieder in nationalideologische Identitäten umschlägt und zurückschlägt. Also anders dieser kritischen Erweiterung, nicht nur Kritik an Gedenkinhalten, sondern Kritik des Gedenkens als soziale Form, anders ist eben genau die Wahrnehmung der notwendigen, aber auch sehr erfolgreichen Flexibilität des Gedenkens, dass eben ja, schon sehr sensibel auf den vom Genossen gerade beschriebenen Druck in der Bündnisarbeit reagiert, aber dann doch wieder sehr magnetisch dabei landet, eine positive nationale Identität, wie sagt man, ja, zu produzieren, abzuschirmen gegen Kritik, gegen Zweifel. Gut, das heißt, wir sagen, Gedenken erfüllt eine nationalidentitäre Funktion oder befriedigt identitäre Bedürfnisse, die wo ganz anders herkommen. Also die kommen eben nicht daher, den Anfängen zu wehren oder ein Nie wieder irgendwie zu untermauern, sondern die kommen daher, mit sich und seinem nationalen Zwangskollektiv einen produktiven Frieden zu schließen. Eine Identität zu gewinnen, die man in den alltäglichen Auseinandersetzungen des sogenannten Alltags schwerlich produzieren kann, mit der es sich dann aber doch leben lässt. Wir haben ja gesehen, nicht mehr die Leugnung, sondern die Anerkennung der deutschen Verbrechen wird jetzt identitär ausgeschlachtet. Man wird Aufarbeitungsweltmeister, man verallgemeinert, man bringt sich selbst in eine Position, durch Anerkennung gleichberechtigt auch eine Opferidentität dann zu reklamieren. Bombenkrieg, Vertreibung, Speziallagerhaft, DDR-Diktatur, wir haben auch gelitten. Gut, diese allgemeine Kritik des Gedenkens hat aber natürlich auch ihren historischen Ort. Also es geht um eine spezifische Konstellation nach 1989. Die Schlagworte sind bekannt, Ende der Geschichte, postideologisches Zeitalter, jenseits der Utopien, staatssozialistischer Block ist weg. Und in genau dieser Konstellation ist eben das Gedenken eine der wesentlichen oder die wesentliche Form nationaler Identitätsproduktion. Wir sagen nicht, dass diese Form des Gedenkens sozusagen von den Herrschenden strategisch eingesetzt wird, um uns alle zu verdummen, sondern wir sagen, dass sie ein unwillkürlicher Impuls ist, über den sich sowas wie eine Identität im Spätkapitalismus noch zusammenzimmern lässt. Und in diesem identitären Bedürfnis sind sich Herrschende und Beherrschte als nationales Kollektiv dann auch sehr einig meistens. Genau hier wird Gedenken zentral für nationale oder für nationalidentitäre Bedürfnisse. Und der Blick in die Geschichte ist eben eine Funktion, ein Dispositiv, um kollektive Identitäten zu entwerfen. Das bedeutet eben auch Ausschluss, Ausgrenzung, Marginalisierung. Mal zugespitzt, das zivilreligiöse Ritual des Gedenkens macht soziale Konflikte unsichtbar, alle sind sich einig. Und das kann man in Dresden dieses Jahr auch wieder beobachten. Also das parteiübergreifende Bekenntnis, der Konsens der Demokraten gegen rechts, der da jetzt erstmals inszeniert wird unter Einschluss der Linkspartei, hat unter anderem diese ideologische Funktion. Es wurde jetzt schon mehrfach auf die Vereinnahmung von Gedenken oder auf die Widersprüche des Gedenkens hingewiesen. Deswegen überspringe ich den Teil und weise nur noch mal auf zwei Dinge hin. Nämlich einmal, es soll ein Mahnmal der Namen errichtet werden in Dresden. 19.000 Namen sollen da ausgestellt werden. Das ist ein schönes Beispiel dafür, für so eine identitäre Funktion und für so eine sozusagen Abspaltung durch Anerkennung. Denn die Darstellung der Namen ist ja eine tradierte Form des Holocaust-Gedenkens. Also Yad Vashem, Raum der Namen oder auf dem Berliner Holocaust-Mahnmal sollten auch Namen aller 6 Millionen Ermordeten dargestellt werden. Und genau diese Form wird jetzt für die 19.000 Dresdner Bombenopfer gewählt oder zumindest erwogen. Und das ist sozusagen ein sehr trickiger Image-Transfer, mit dem wir uns, ohne es auszusprechen, auf die Stufe von Opfern des Holocaust stellen. So, das ist so eine Dynamik, die mit dieser Anerkennungsfunktion, diesem Nationalgedenken, glaube ich, bemerkenswert ist. Und eine andere ist eben, wurde auch schon kurz angerissen, dass auf Basis dieses Dresden-Gedenkens nun die alliierten Befreier als Kriegsverbrecher vorgeführt werden. So hätte man vor ein paar Jahren nur Nazis reden hören und die wären dafür verknackt worden, vielleicht, außerhalb Dresdens. Und inzwischen ist das sozusagen eine durchgesetzte geschichtspolitische Position, die selbstbewusst vertreten werden kann. Gut, deswegen sagen wir, man muss gegenüber der Form des Gedenkens und angesichts ihrer Flexibilität argwöhnischer sein und Gedenken selbst als eine formierende, soziale Praxis kritisieren. In dem Zusammenhang eben auch gegen linken Staatsidealismus, der vor allem darauf pocht, dass der Richtigen gedacht werden soll. Also es gab vor ein paar Jahren eine Initiative, dass der kommunistische Hitler-Attentäter Elser endlich ins nationale Gedenken eingeschlossen werden soll. Und als das von linker Seite geäußert wurde, waren schon 3 Monumente in der Mache, die genau das vorhatten. Inzwischen ist ja Georg Elser auch, glaube ich, auf der Geschichtsmeile des Innenministeriums repräsentiert. Also da warten die nicht auf uns, bis wir ihnen die korrekten Inhalte liefern. So, jetzt kurz noch zum zweiten Teil. Da ging es darum, wie soll geschichtspolitische Intervention aussehen oder Intervention in Geschichtspolitik. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Wenn man die Kritik, die wir da grundsätzlich an der Gedenkform haben, wenn man die so teilt, dann bleibt sozusagen übrig eine Ideologiekritik. Die muss sozusagen theoretisch geschärft werden, aber die muss natürlich auch verbreitet werden. Also man muss die in gesellschaftlichen Konflikten anbringen, und das kann man durch solche Veranstaltungen wie hier, das kann man aber auch durch Bündnisarbeit, in die man das einfließen lässt. Stören finden wir auch eine total gute Sache, um eine Differenz, einen Dissens zu setzen, eine Ablehnung dieses Vereinnahmungsrituals des Gedenkens. Ja, linkes Gegengedenken ist eben naiv. Die kontemplative Form des Gedenkens, das Dastehen, das Einkehren, das ist eben eine identitäre Praxis. Das hat nichts mit Gedenken zu tun. Also kurz gesagt, beim Gedenken wird nicht gedacht. Zugespitzt, jeder Nazi, der rennen muss, ist besser als 100 Grenze. Und weil es aber eben nicht nur um Nazis geht, sondern um Kapitalismus und gesellschaftliche Herrschaft, wäre eine antifaschistische Praxis eben, ja, Antikapitalismus als moralisches Gebot und politische Aufgabe, anstatt sich da moralistisch vom Gedenkzirkus treiben zu lassen oder ein besseres Gedenken auf die Beine stellen zu wollen. Vielen Dank. Wir sind jetzt mit den 4 Fragen durch. Jetzt wäre noch mal Raum, wenn vielleicht jemand auf dem Podium noch mal eine Rückfrage hat oder vielleicht noch mal was zu einem der anderen Beiträge sagen möchte. Niemand? Jetzt bin ich aber erstaunt. Ja, dann vielleicht doch das, die Leute. Dann vielleicht doch Fragen aus dem Publikum, Anmerkungen. Ja, ich habe eine Frage an die... eine Frage an die Vertreter des No-Pass-Rahn-Bündnis. Auch ich bin durchaus erfreut, dass man sich in diesjährigen Aufruf auch auf das Gedenken bezieht. Das ist ja schon so ein Etappensprung im Gegensatz zum letzten Jahr. Jedoch wirkt es meiner Meinung nach so, dass das Event des Nazi-Aufmarschs schon doch noch weiter im Vordergrund steht und man diese Kritik am Gedenken so ein bisschen dazu benutzt hat, um das Ganze mit Inhalten zu füllen und letztendlich sein eigenes Handeln halt dann ein bisschen zu rechtfertigen. Und ich frage mich, also ich habe persönlich in den Aufrufen keinen expliziten Aufruf dazu gefunden, das bürgerliche bzw. zivilgesellschaftliche Gedenken zu stören oder zu sabotieren. Wenn dem doch so sein sollte, mögen wir mich bitte berichtigen. Aber daher die Frage, also verkommt nicht die Kritik an dem Opfermythos, die man da geschrieben hat, durch das 9-stündige Rumsitzen auf der Straße dann doch ein bisschen zu leeren Worthülsen, und fällt man nicht dann doch hinter seine eigenen Inhalte zurück, die man da vorher verfasst hat? Wer möchte darauf antworten? Antidissident? Also vielleicht zum Anfang, also wenn wir es denn schaffen, dass dieser Nazi-Aufmarsch mal nicht mehr stattfindet, dann werden wir aus Kiel keine Busse mehr nach Dresden mobilisieren. Also das ist so ganz praktisch schon mal klar. Trotzdem würde ich sagen, nee, würde ich das jedenfalls für meine Gruppe nicht so sehen. Für uns ist das schon tatsächlich, sind das zwei Dinge, die zusammengehören, und ist eben diese Kritik an Gedenken etwas, ja, was einfach ein Teil von der Mobilisierung gegen auch diesen Nazi-Aufmarsch ist, was davon nicht wegzudenken ist, ist sozusagen in dem Sinne auch in Anführungszeichen ernst gemeint und wird, wie gesagt, auch vom Bündnis noch aktionistisch aufbereitet werden, nicht im Rahmen der großen Mobilisierung. Ich denke auch nicht, dass sozusagen die Form der Mobilisierung, die wir gewählt haben, die wir auch bewusst gewählt haben, für eine praktische Umsetzung der Kritik am Gedenken in irgendeiner Form geeignet wäre. Also ich glaube, das würde nicht funktionieren. Wir suchen da tatsächlich auch noch nach Ausdrucksformen. So, und genau, also das ist sozusagen was noch im Gange ist, aber es ist tatsächlich, würde ich jetzt jedenfalls aus Sicht von Avanti sagen, und ich glaube, ich kann damit eigentlich auch für Nopasaran insgesamt sprechen, das ist schon ernst gemeint und wird auch umgesetzt sozusagen. Ja. Ja, der Genosse von Avanti hat es gerade ja schon betont, also die Ausdrucksform, wie diese Gedenkkritik abgelaufen ist der letzten Jahre, war in meiner Wahrnehmung, ich mag mich da auch irren, ich bin nicht dauernd in Dresden und rede da nicht dauernd mit Genossinnen, war sozusagen das Bejubeln dieses alliierten Bomber-Commands und das würde ich also das war der Grund für mich, und ich kenne auch viele Leute, die das genauso sehen, nie sozusagen daran teilzunehmen, weil das nicht die angemessene Form ist, dieses Gedenken zu kritisieren. Also sozusagen, der Part kommt ja eigentlich noch, aber sozusagen für mich wäre sozusagen das ein Punkt, den ich nicht teilen würde. Das ist das eine. Und das andere ist, anders als der Genosse von Top, der ja gesagt hat, es gibt sozusagen, Gedenken ist immer eine identitäre Praxis und damit immer zu kritisieren, würde ich halt schon betonen, es gibt halt unterschiedliche Identitäten. Also und nicht Identität an sich zu haben, sozusagen, finde ich negativ, sondern die Frage ist, A, sozusagen, wie ist diese Identität konzipiert, also muss ich immer die gleiche haben und kann ich die nicht ändern und so, das ist dann vielleicht noch das Formelle, aber auch der Inhalt finde ich schon relevant. Ich finde schon, dass es sowas wie ein linkes Geschichtsbild gibt. Es gibt schon sozusagen Momente im Gedenken an die Opfer und an diejenigen, die den deutschen Faschismus überwunden haben, die ich für angemessen halte. Das finde ich aber auch in der radikalen Linken sehr unterentwickelt. Also sozusagen, ich finde die Geschichtswerkstattbewegung der 80er Jahre mit ihren Gedenken vor Ort an die Opfer war viel weiter als große Teile der radikalen Linken da. Und das wäre für mich vielleicht eine Praxis, wie man dieses Gedenken angreifen könnte, indem man im Gegenkomplex von Gedenken dagegen setzt. Vielen Dank. Gibt es weitere Nachfragen? Möchte vielleicht irgendwer vom Podium was ergänzen noch? Ja. Also ich habe vielleicht weniger eine Frage, mehr eine Anmerkung zum Genossen von Top. Du hast ja gerade dargelegt, dass Gedenken immer in einer gewissen sozialen Form stattfindet, auch in einer nationalen Form. Bist dann speziell auf Dresden und auf Deutschland zu sprechen gekommen und hast von einem parteiübergreifenden Konsens gesprochen. Dem würde ich weitgehend zustimmen. Trotzdem stellt sich da mir die Frage, inwieweit nicht nur bezogen aufs Gedenken, sondern auch was andere soziale Konflikte, so reformistisch die auch noch sein mögen, die uns zum Beispiel jetzt auch in Europa aktuell begegnen, Stichwort Frankreich etc., da treten soziale Konflikte ja schon anders zutage. Und eine dermaßen Formierung, was bestimmte, das Gedenken ist da eins unter vielen wahrscheinlich, bestimmte gesellschaftliche Mechanismen betrifft, die findet man ja in auf den ersten Blick vergleichbaren Gesellschaften ja nicht in dieser Form. Ja, ich weiß nicht. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Also erstmal möchte ich kurz Stellung nehmen zu deiner Frage und dann nochmal eine Kleinigkeit zu der Frage, ob es nicht doch richtige Gedenkinhalte gibt, die sich lohnen. Also ich interpretiere deine Frage jetzt so, dass du im Gedenken, dass das Gedenken auch so ein bisschen als eine deutsche Spezifik kritisiert haben willst und dass diese Bestimmtheit der Gedenkkritik verloren geht, wenn man so allgemein, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, das Gedenken als soziale Form ablehnt. Denn da möchte ich erstmal sagen, dass das ist eine bestimmte Zuspitzung, die ein Problem deutlich machen soll. Und ich habe das ja auch historisch situiert. Nach 89 hat es eine bestimmte Brisanz, obwohl das Problem natürlich auch davor schon bestand. Aber ich glaube, ich finde das dann schon auch einen wichtigen Punkt zu sagen, ja, auch in Frankreich herrscht eine ausgeprägte Gedenkideologie und die hat sich mit anderen Problemen auseinanderzusetzen. Also sie hat keinen Holocaust im Keller. Und insofern gewinnt das dort auch eine andere Verlaufsform. Also insofern ist auch sowas wie ein positives Nationalgedenken viel klarer. Aber du erkennst ja an der Nachgeschichte der Resistance und des Resistance-Gedenkens, dass auch das problematisch ist. Also der französische Antisemitismus bis hin zur Lagerhaft, bis zum Verhungernlassen im Zentralmassiv war über Jahrzehnte zugekittet von einer sozusagen positiven Gedenken an die französische Resistance. Und da scheint es mir dann schon wichtiger, die identitäre Funktion des Gedenkens zu kritisieren, als da sozusagen in gut und böses Gedenken zu unterscheiden. Und das dann inhaltlich zu konkretisieren, das kann man ja immer noch machen. Und da, glaube ich, gibt es dann auch keine Zweifel, dass der Holocaust da eine einzigartige Herausforderung für Identitätspolitik ist, aber eben auch ein einzigartiges Verbrechen. Wobei auch da wieder die Flexibilität des Gedenkens klar wird, weil ja die Einzigartigkeit und die Fähigkeit, sie zu bewältigen, schon wieder ins nationalideologische Narrativ eingespeist wurden. Wir Deutschen schaffen es, den Zivilisationsbruch produktiv zu wenden für uns. Gut. Ganz kurz noch zu dem Vorschlag, Gedenken, ein positives Gedenken, ein Gedenken der richtigen Inhalte zu organisieren. Mal so thesenhaft dagegen gehalten, Gedenken ist und bleibt eine Krücke für Weltanschauungen. Und was an Weltanschauungen wichtig ist, ist, dass sie bestimmte Inhalte vorstellen, symbolisieren. Und uns ist es dann doch schon lieber, durch ein ausgeführtes Argument zu klären, was an diesen Inhalten jetzt wichtig ist und was verzichtbar. Und da müssen wir uns sozusagen keine T-Shirts mit irgendwelchen Gesichtern drauf anziehen. Und wir sind auch nicht geschichtsvergessen, wenn wir die Gedenkpraxis nicht nachmachen, sondern es geht ja darum, genau dem Emanzipationsanspruch, für den bestimmte Opfergruppen stehen. Es geht ja genau darum, diesen Emanzipationsanspruch politisch wieder heiß zu machen. Und ja, da finden wir, ist die Form des Gedenkens kein besonders produktiver Weg. Noch? Gut, dann machen wir weiter. Gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, würde ich vorschlagen, dann springen wir vielleicht jetzt doch ein bisschen früher, weil es nur eine Viertelstunde Diskussion. Wenn man Vorschlag, springen wir doch zum nächsten Punkt, Antimilitarismus. Da übernimmt Rainer jetzt die inhaltliche Moderation. Ich würde ihn auch bitten, die Einleitung dafür zu machen. Ja, also der No Passeran-Aufruf und überhaupt das Thema hat natürlich auch diese Ebene des Antimilitarismus und Militarismus. In der BRD wurde und wird im bürgerlichen Lager Dresden als unnötige und unmenschliche Bombardierung gesehen. In der DDR war Dresden zu Anfang Konsequenz des faschistischen Überfalls, später dann im Verlauf des Kalten Krieges Ausdruck imperialistischer, unmenschlicher Kriegsführung. Diese Einschätzung reichte nach dem Schwenk in der DDR in der Frage bis in die Friedensbewegung der BRD, der Bundesrepublik. Nicht zuletzt wegen der Stärke der DKP in der Friedensbewegung und ihrem Bündnis mit den Pazifistinnen. Die antimilitaristische Bewegung blendete das Thema weitgehend aus. Allenfalls wurde hier kontrovers die Bewertung des Moral Bombing diskutiert. Die Antikriegs- und Friedensbewegung heute geißelt die Kriege der Bundeswehr und der NATO nicht nur politisch als Kriege des Kapitals, nicht nur juristisch als Verletzung von Völkerrecht, Grundgesetz und Kriegsrecht, sondern unter anderem auch wegen der Kollateralschäden in der Zivilbevölkerung, in den Ländern, in die wir unsere Kriege getragen haben. Den Gegenpart in diese Debatte nimmt die eher antideutsch geprägte Bewegung ein. Sie kann Argumentation der Friedensbewegung wenig abgewinnen und stellt den entscheidenden Beitrag der alliierten Bomben zur Niederschlagung des nationalsozialistischen Deutschlands in den Vordergrund. In diesem Rahmen geht die erste Frage sowohl an Dissident als auch an Avanti. In Dresden, einer Stadt, in der bereits zahlreiche 13. Februar-Denkmäler existieren und durchschnittlich eines pro Jahr eingeweiht wird, schreckt im September 2010 eine Nachricht die Medienlandschaft auf. Kommt einem bekannt vor, der Text. Der Bau eines Denkmals für das britische Bomber Command in London. Für das Venceremos-Bündnis kommt die Idee wenig überraschend. Sie schreiben, die Einheit leistete einen entscheidenden Beitrag zur Niederschlagung des nationalsozialistischen Deutschlands. Sie besorgte die Niederlage der deutschen Luftwaffe, entlastete die Ostfront durch einen erzwungenen Abzug von Kriegsmitteln und bereitete erfolgreich die Landung zum D-Day vor. Zudem schwächten ihre Angriffe die deutsche Kriegswirtschaft und bereiteten der NS-Volksgemeinschaft ein demoralisierendes Kollektiverlebnis. Wir würden gerne von euch erfahren, wie ihr zu Sir Arthur Harris und dem Denkmal für das britische Bomber Command steht. Und noch eine Frage nachgeschoben, die an alle geht, also an alle vier. Die Fragen an Top und Salon Communis kommen nachher, nach der Antwort von Avanti und Dissident. Aber eine Frage, die an euch alle vier geht, und die ihr jetzt auch jetzt schon beantworten sollt. Macht es also überhaupt Sinn, als radikale Linke Urteile über das Kriegsgeschehen zu fällen? Egal, ob nun Bomber Harris, Do It Again oder nie wieder Krieg die Schlüsse sein mögen. So, jetzt in der Reihenfolge Dissident, dann Avanti. Okay, ich fange da mal an. Ne? Also erstmal bin ich dem Genossen zu meiner Linken sehr dankbar, dass er das Zitat vorhin kontextualisiert hat. Da ging es ja schon in dem Venceremos-Aufruf um die Kritik der Oberbürgermeisterin Orosch genau an diesem Denkmal und in welchem Kontext das steht, dieser Venceremos-Satz. Als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, puh. Das wird unangenehm. Gut, meine Grundposition dazu, was halte ich von einem Denkmal, das in Großbritannien für eine britische Militäreinheit errichtet wird, würde ich sagen, das geht mich eigentlich nichts an. Also, was geht es mich als jemand in der deutschen radikalen Linken an, ob jemand in London ein Denkmal für das britische Militär errichtet. Damit können sich wirklich britische Genossinnen und Genossen auseinandersetzen, wenn sie der Meinung sind, dass sie das aus antimilitaristischer Perspektive dort vor Ort kritisieren wollen, sollen sie das gerne tun. Das ist natürlich eine einfache Antwort, weil dann würde ich die Debatte jetzt im Keim ersticken. Aber wir wollen uns ja, glaube ich, an dem Punkt ein bisschen streiten. Dann kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, weshalb ich nicht so gern nach Dresden gefahren bin, als dort Leute mit Bomber Harris Do It Again Schildern stand. Ich glaube, da soll die Frage ein bisschen drauf abzielen. Warum habe ich mich da nicht, freue ich mich da nicht? Weil ich glaube, dass geschichtspolitisch finde ich diese Aussage total richtig, sich hinzustellen und zu sagen, genau wie es hier beschrieben ist, das war die Funktion dieser Bombardierung und deshalb, weil sie den Zweck erfüllt hat, das nationalsozialistische Deutschland zu beseitigen, war das richtig. Würde ich geschichtspolitisch jederzeit unterschreiben, gar keine Frage. Aber es gibt halt noch eine weitere Ebene in dieser Auseinandersetzung. Und die ist halt, dass sozusagen, wenn ich mich hinstelle und anfange, Kriegsmaßnahmen zu bejubeln, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich aktuell deutsche Kriege überall auf der Welt sozusagen kritisiere. Weil diejenigen, die sich in dieser Tradition die sich sozusagen als Berliner Republik-Diskurs verstehen, das unterscheidet mich vielleicht ja von den anderen hier auf dem Podium, die sehe ich nämlich nicht als diejenigen, die sich irgendwie auf den deutschen Nationalsozialismus in irgendeiner Form und wir Deutschen sind Opfer beziehen, sondern die eigentlich moralisch sich als die wahren Alliierten darstellen heute. Also sozusagen Fischer, Schröder, Kosovo-Krieg und es wird immer der neue, also es ist sozusagen seit 1990, seit dem Zweiten Golfkrieg gibt es das, entdecken wir überall Hitler auf der Welt, in der Bundesrepublik und dann müssen die halt bombardiert werden und dann sozusagen sind auch Kollateralschäden sozusagen legitim und dann sozusagen mit dem Argument, nur so, das hat sich ja historisch schon bewiesen, nur so können die neuen Hitlers dann, es gibt da ja dann immer zahlreiche, beseitigt werden. Und damit ist sozusagen das jegliche Kritik an der Kriegsführung oder sozusagen daran, was Krieg heißt, vom Tisch. Und eine radikale Linke, die selber genau das Gleiche macht, indem sie nämlich sozusagen sich hinstellt und sagt, und das war alles richtig und genau so muss man das machen, die nimmt sich, also die macht sich meiner Meinung nach moralisch unglaubwürdig, wenn sie dann sich gleichzeitig hinstellt und sagt, Krieg heißt immer, über heißt sexualisierte Gewalt, Krieg heißt irgendwie zivile Opfer, Krieg heißt irgendwie massive Zerstörung der Infrastruktur. Also ich bin der Meinung, man ist da in einem politischen Dilemma in dem Fall argumentativ, wenn man sich auf sowas einlässt. Das gilt übrigens nicht nur für das alliierte Bomber Command. Ich finde sozusagen die Bejubelung des T-34 für diejenigen, die ein bisschen nostalgiemäßiger mehr auf die Rote Armee stehen, jetzt nicht besser. Das war sozusagen, finde ich, bevor es Antideutsche gab, nämlich die hegemoniale Position in der Antifa-Bewegung. Das habe ich auch in Dresden in dem Gedenkworkshop so gesagt, kam nicht so gut an, hatte ich den Eindruck. Und das, naja, gut, das wäre so meine These dazu. Also Diskussion dazu erst später auf dem Podium. Jetzt. Also gerade zur ersten Frage wiederhole ich da jetzt, glaube ich, einiges. Ich persönlich und ich glaube auch unsere Gruppe hat jetzt keine konkrete Position zu Bomber Harris. Ich finde auch allein schon diese Personalisierung von einer Frage, die sich ja eher sozusagen um die Einschätzung einer bestimmten militärischen Politik dreht, nicht richtig. Ich weiß gleichzeitig auch, dass Bomber Harris Do It Again schon deswegen falsch ist, weil wenn wir bei so einer Diskussion zu dem Schluss kommen würden, dass Moral Bombing gerechtfertigt war, also nicht nur als Reaktion auf den deutschen Angriffskrieg und deswegen sowieso aus deutscher Sicht eigentlich was uns, also woran wir keine Kritik zu üben haben, in Anführungszeichen, sondern wenn wir auch sagen, das war auch inhaltlich genau richtig, selbst dann war es ein notwendiges Übel und nichts, was wir sozusagen bejubeln können. Denkmal für das British Bomber Command sehe ich ähnlich. Das ist was, wo ich sagen würde, das interessiert sozusagen oder also da muss ich keine Position zu haben. Die Position, die ich dazu haben kann, ist, da haben auch die Dresdnerinnen und Dresdner gefälligst nicht so rumzuopfern und jetzt zu sagen, das sei sozusagen ein Angriff auf die Würde der Opfer oder sonst was, dann wollen sie wahrscheinlich als nächstes die Partisanendenkmale sprengen, weil ja auch Wehrmachtssoldaten manchmal unschuldig waren, die da gestorben sind. Zu der allgemeinen Frage, macht es überhaupt Sinn, Urteile zu fällen über dieser Kriegsgeschichte, so, entweder halt Bomber Harris Do It Again oder nie wieder Krieg, würde ich sagen, also jedenfalls diese beiden Urteile machen keinen Sinn, das heißt nicht umsonst eigentlich nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, das ist sozusagen das sollte unsere Position dazu sein. Und ich denke, es ist durchaus möglich, sozusagen in der radikalen Linken sich auch über die Frage zum Beispiel zu unterhalten, ob diese Bombardierungsstrategie gerade der Westalliierten, ob es daran auch etwas zu kritisieren gibt. Es gibt ja durchaus Positionen von marxistisch, oldschool marxistisch orientierten Gruppen, die halt sagen, das war Klassenkampf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Position teile oder nicht. Die finde ich aber eine, die jetzt sozusagen in einem anderen Kontext eine spannende Diskussion sein kann. Ich finde aber in dem Kontext Dresden sich mit dieser Frage zu befassen, wäre ungefähr so, als würde man in der Mobilisierung gegen den Pro-Köln-Kongress sich mit den negativen Seiten des Islam befassen. Das geht halt einfach nicht. Und deswegen würde ich sagen, insoweit, also ich finde es auch richtig, tatsächlich in der Mobilisierung mit zu Dresden uns mit Antimilitarismus zu befassen. Dann können wir uns zum Beispiel damit befassen, dass eben gerade auch als Ergebnis dieses modernisierten Gedenkens jetzt eben auch deutsche Soldaten endlich wieder Kriegsverbrechen begehen können und also Tanklastzüge in Kabul sprengen können und ähnliche Geschichten oder anordnen können, dass die in die Luft gejagt werden. Also sozusagen nach der Devise der Hauptfeind ist das eigene Land. Das gerne, aber ich finde tatsächlich eine Thematisierung, ob jetzt da dieses konkrete Vorgehen der Alliierten damals gerechtfertigt war oder nicht, im Zuge der Dresden-Diskussion verbietet sich einfach aus solchen Gründen, wie das auf den Diskurs wirkt. Okay, danke. So, jetzt die Frage an Stopp Berlin und Salon Communiste. Einerseits, von antideutscher Seite wird kein Zweifel an der Richtigkeit der Bombardierung Dresdens zugelassen. Andererseits, zu Hiroshima und Nagasaki gibt es viel leisere Töne zum Moral Bombing. Im No-Passeran-Aufruf heißt es im Abschnitt Erinnerungsweltmeister mit militärischer Machtpolitik: Spätestens seit der rot-grünen Bundesregierung wird so durchaus wieder an deutsche Schuld erinnert, wenn man diese Erinnerung im Sinne deutscher Machtinteressen wenden kann. Gerade wegen seiner Schuld am Vernichtungskrieg und Shoah und wegen der vorbildlichen Aufarbeitung dieser Schuld sei Deutschland nun dazu prädestiniert, in Europa und der Welt dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Ein solcher Diskurs lässt sich für die Normalisierung des Militärischen und die Militarisierung nach innen nutzbar machen. Und das machen die deutschen Eliten in perfekter Arbeitsteilung. Die Teilnahme an der Bombardierung Jugoslawiens 1999 wurde noch unter Verweis auf Auschwitz und mit Tränen ex-pazifistischer grüner Bundestagsabgeordneter verkauft, die doch irgendetwas dagegen tun mussten. Inzwischen ist die deutsche Teilnahme an Kriegshandlungen so selbstverständlich geworden, dass als Begründung die Verteidigung deutscher Interessen ausreicht. Das ist also ein Zitat aus dem No-Passeran-Aufruf. Anschließend daran: Die Antikriegsbewegung hat das Bombardement Jugoslawiens und die Krokodilstränen der Grünen unter anderem auch wegen der vielen zivilen Opfer bei den sogenannten chirurgischen Schlägen heftig kritisiert und nicht nur wegen der Funktion des im Aufruf beschriebenen Diskurses für die Herrschenden. Folgerichtig hat sie später die erfolglose Klage der zivilen Opfer in Serbien gegen die BRD unterstützt. Die drei Fragen an euch beide. War das richtig, also diese Unterstützung, vor allem die Unterstützung der Position der zivilen Opfer in Jugoslawien? Und wenn ja, warum? Zweitens, warum gibt es von bundesdeutschen Linken keine gleich starke Forderung nach einem Denkmal für die amerikanischen Bomberpiloten von Hiroshima und Nagasaki? Und drittens, ist jemand, der nicht uneingeschränkt das Moral Bombing von Dresden akzeptiert, zwangsläufig ein Reaktionär, der damit zeigt, dass er dem deutschen Opfermythos auf den Leim geht? Und dann kommt noch wieder diese allgemeine Frage, die bisher nur Avanti beantwortet hat. Schlussfrage. Ist das Mikrofon oder? Ja. Gut, ich schicke voraus, dass wir als Gruppe auch zu dieser Frage keine abschließende Position haben. Gleichwohl so ein paar Kritikmaßstäbe. Ich kann auch gar nicht auf die Fragen im Einzelnen eingehen. Also was wir zur Position der zivilen Opfer im Jugoslawienkrieg, da haben wir einfach keine Meinung zu. Aber der Jugoslawienkrieg ist ein ganz schönes Beispiel für die Dilemmata der militärischen Option oder zumindest der Gedankenspiele, die sich um militärische Optionen drehen. Also einerseits die deutsche Anerkennungspolitik, ganz stark dazu beigetragen hat, dass dieser Krieg schnell eskaliert ist. Andererseits die Frage, warum soll man Waffen nicht einsetzen, wenn man sie hat und nebendran ein paar tausend Leute abgeschlachtet werden. Ich will das gar nicht auflösen, aber das sind Dilemmata. Also ich meine, die Fragen waren uns ja auch so ein klein bisschen auch angedeutet worden schon. Ich hatte so ein bisschen gut Lust gehabt. Das sind ja sozusagen drei sehr, sehr dicke rhetorische Fragen. Ich hätte gut Lust gehabt, dich zu bitten, die doch mal in einen Aussagesatz umzumünzen, zu dem ich dann Stellung nehmen kann. Aber das würde jetzt auch nur Zeit kosten, deswegen versuche ich mal so ein paar Linien zu ziehen. Die Bombardierung Dresdens in antimilitaristischer Perspektive zu problematisieren und dabei mit Hiroshima irgendwie zu vergleichen, ist genau die Abstraktion, auf der die Geschichtspolitik der Herrschenden fußt, die Herrschenden in Anführungszeichen, weil du sie so genannt hast. Und die auch die identitären Bedürfnisse der Beherrschten befriedigt. Das ist eine Abstraktion von der konkreten historischen Ausgangslage. Mal zugespitzt, war der Kriegseintritt der USA verwerflich, weil er dazu geführt hat, danach ein halbes Jahrhundert lang, dass danach ein halbes Jahrhundert lang eine Pax Americana herrschte. Das ist offensichtlich eine absurde Frage. Zweiter Punkt, Moralisierung. Die Frage orientiert sich auf die Leiden der armen Opfer. Natürlich waren diese Leiden der armen Opfer schrecklich, aber die Abstraktion ist genau das Problem daran. Es lässt sich kein sinnvolles Urteil über einen konkreten historischen Konflikt treffen, wenn die Urteilsvoraussetzung so eine Abstraktion ist. Sondern man muss danach fragen, welche Funktion hat denn diese Abstraktion oder diese Moralisierung in der gegenwärtigen politischen Konstellation? Ich überspitze jetzt mal, es tut mir ein bisschen leid, aber es muss sein, Relativierung. Es ist also so, durch den Vergleich drängst du mir das ja fast auf. Also so, okay, Hiroshima, Dresden war jetzt so schlimm wie Hiroshima oder Hiroshima war so schlimm wie Dresden oder Hiroshima verdient die gleiche Anerkennung wie Dresden im Gedenken, weil, ja, also du merkst schon, das ist eine Argumentation, die man eigentlich von Nazis kennt. Ich will dir das jetzt nicht vorwerfen, ich will nur damit andeuten, dass die Abstraktion einen in Teufels Küche bringt und man sie deswegen als radikale Linke gar nicht erst anfassen sollte. Gut, Antimilitarismus, um es zusammenzufassen, ist eine unsinnige Haltung. Es kommt in jeder konkreten historischen Situation darauf an, wofür militärische Gewalt eingesetzt wird. Und natürlich bleiben die Resultate widersprüchlich. Nach dem Krieg sind die Staaten noch da, sind die gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse noch da, es sei denn, es ist ein revolutionärer Krieg. Den will ich mir aber nicht vorstellen. Und dennoch muss man differenzieren oder muss man eine differenzierte Position versuchen zu finden oder eine falsche Vereindeutigung vermeiden. Also das antiimperialistische, um es mal so verallgemeinert zu sagen, das antiimperialistische Ressentiment gegen die Herrschenden und Kapitalisten ist ideologiekritisch häufig genauso unterbelichtet wie eine vulgär antideutsche Identifikation mit der IDF, mit der Israeli Defense Force. Und wir versuchen uns, wie gesagt, von solchen unsinnigen, aber identitär aufgeladenen Fragen fernzuhalten. Auch deshalb, weil wir es ein bisschen komisch finden, dass es allen Beteiligten scheißegal ist, ob zum Beispiel in Zentralafrika 10 oder 20 Millionen Menschen verrecken, solange sie ihren Antimilitarismus an irgendwelchen diskursivierten Symbolkonflikten rubbeln können, haben wir also keine Meinung zu. Geht das so? Ja, ich kann dem Genossen von Top nur weitgehend zustimmen. Ist vielleicht ein bisschen langweilig fürs Auditorium jetzt. Die Fragen, die drei, die haben tatsächlich einen ziemlich rhetorischen Charakter. Ich persönlich, wie auch meine Gruppe, haben zu allen drei nicht wirklich ausführlich diskutiert. Dementsprechend würde es mir schwerfallen, jetzt ad hoc, da ich die Fragen auch gerade erst bekommen habe, relativ ad hoc was darauf zu sagen. Vielleicht noch zur Frage 3, ist jemand, der nicht uneingeschränkt das Moral Bombing von Dresden akzeptiert, zwangsläufig ein Reaktionär, der damit zeigt, dass er dem deutschen Opfermythos aus dem Leim geht? Eine gute Frage. Zur Begrifflichkeit des Moral Bombing erstmal. Der Begriff des Area Bombing, also der Bombardierung von Großstädten beziehungsweise von zusammenhängenden Gebieten, trifft die Sache, glaube ich, ein bisschen besser. Der Begriff des Moral Bombing war ja auch unter den britischen Streitkräften umstritten. Der berühmt-berüchtigte, schon erwähnte Bomber Harris, Sir Arthur Harris, war selber kein großer Anhänger der Theorie, dass man die deutsche Zivilbevölkerung durch das Moral Bombing entscheidend deisolieren beziehungsweise zu einem Bruch das mit dem nationalsozialistischen Regime bringen könnte. Es ging da einfach viel, um es platter auszudrücken, es ging ja eher den britischen und amerikanischen Streitkräften um eine Zerstörung von militärisch sinnvollen Zielen. Es ging eher darum, auch Arbeiterquartiere ganz bewusst zu bombardieren, weil eben jene Arbeiter, auch wenn sie sich vielleicht weniger als andere Deutsche mit dem NS identifiziert haben oder mit der Volksgemeinschaft, trotzdem arbeiten gegangen sind und dementsprechend das Rückgrat der Rüstungsindustrie und dementsprechend auch das Rückgrat des deutschen Vernichtungskrieges stellte. Also das nochmal zum Begriff des Moral Bombing, ob jemand direkt ein Reaktionär ist, der, wo war es gleich, nicht uneingeschränkt das Moral Bombing akzeptiert, weiß ich nicht, aber ich würde einfach darauf verweisen, sich nochmal ein bisschen mit den historischen Hintergründen, also auch Stichwort allein die Begrifflichkeit Moral Bombing und das Area Bombing sich auseinanderzusetzen und dann zu schauen, inwieweit das militärisch sinnvoll oder nötig war. Und ja, gut. Dann zur Frage 4. An alle vier ging die Frage, ne? Macht es überhaupt Sinn, als radikale Linke Urteile über das Kriegsgeschehen zu fällen, egal ob nun Bomber Harris Do It Again oder nie wieder Krieg die Schlüsse sein mögen? Da kann ich mich kurz fassen. Natürlich muss man seine Schlüsse ziehen und Bewertungen von Kriegen und militärischen Handlungen vornehmen als radikaler Linker. Das hat Marx gemacht, das haben viele linke Denker von Relevanz getan. Zudem, um es auf den Punkt zu bringen, es gibt Schlimmeres als Krieg, nämlich Frieden um jeden Preis, Frieden auch, wenn er barbarische Verhältnisse zur Folge hat. Wer ernsthaft glaubt, man hätte die Deutschen und ihren Nationalsozialismus oder auch andere weniger radikale Ideologien mit Friedensappellen stoppen können, der ist meiner Meinung nach, gelinde gesagt, auf dem Holzweg. Okay. Ja, auf dem Podium noch Aussagen. Ja. Ja, dann nochmal vielleicht kurz zum Genossen von Top. Du hast ins Spiel gebracht die Begrifflichkeit identitäre Identifikation mit der IDF. Es mag solche Auswüchse geben, das möchte ich nicht bestreiten, im sogenannten antideutschen Spektrum, aber ich möchte doch stark darauf verweisen, wenn man sowas bestimmten Spektren der Linken vorwirft und gerade gegenüber Antideutschen wird das, oder wie auch immer man das antideutsche Spektrum fassen will, wird das ja gerne ins Feld geführt. Ich möchte darauf verweisen, dass die linke Szene, die radikale Linke in Deutschland ja doch relativ subkulturell geprägt ist, postautonom, postantifa, heißt es dann etwas moderner und das halt in solchen subkulturellen Zusammenhängen gewisse identitätsstiftende Motive, Abgrenzung über Kleidung, Abgrenzung über auch andere Positionen um der Position willen, halt eher ein allgemeineres Problem, glaube ich, eben der subkulturellen Verfasstheit sind und weniger einer ideologiekritisch begründeten Position. Also das vielleicht als kurze Anmerkung. Ja, klar. Also es klang ja jetzt so, als würdest du es genauso sehen wie ich und würdest sozusagen nur ist man zugespitzt, ne, sozusagen die sozialpädagogische Wirkung des Identitätsangebots schätzen. Und wir versuchen da halt immer sozusagen diese identitären Überschüsse bei dem Thema, gerade bei diesem Thema Israel, Palästina-Konflikt, diese identitären Überschüsse so ein bisschen runterzufahren, weil wir glauben, dass es auch genug andere Gründe gibt, sich mit Israel zu solidarisieren oder sich gegen die Gegner Israels zu positionieren und da politisch aktiv zu werden. Und da sind es aus einer anderen Perspektive betrachtet diese IDF-Hemden häufig auch einfach identitär verzichtbar und realpolitisch kontraproduktiv. Und zum Glück kann die IDF auf unsere Identifikation verzichten. Und dabei belassen wir es dann auch. Ja, hier auf dem Podium will keiner mehr. Wie sieht's aus? Auch nicht. Dann kommen wir zum Resümee. Die letzte Fragestellung an alle. Wir haben nun die verschiedenen Ansichten zum Dresden-Komplex gehört. Nun interessiert uns die Frage, welche Schlüsse sich daraus ergeben für die konkrete politische Praxis. Hier wären zum einen die Großblockaden, zu der unseres Wissens zum mindestens 3 der 4 anwesenden Gruppen oder der eingeladenen Gruppen aufrufen. Zum anderen gab es die letzten Jahre Versuche, bürgerliche Gedenkveranstaltungen mit kritischen Inhalten zu begleiten. Zudem natürlich die Bemühung von No Passeran mit Dresden nazifrei, auch inhaltliche Punkte in der Bündnispolitik in die sogenannte Zivilgesellschaft zu verankern. Wie sehen zu diesen verschiedenen Versuchen, Ansätzen eure Meinungen und Perspektiven aus? Reihenfolge der Antworten. Zuerst Dissident. Naja, weitestgehend ist das ja sozusagen, finde ich, geklärt. Also die Perspektive für uns ist dieses Jahr auch ganz klar zu sagen, wenn die Blockaden es schaffen, diesen Nazi-Aufmarsch zu verhindern, dann wird hoffentlich, wenn nicht irgendwas passiert, was man nicht voraussehen kann, ein weiteres Großereignis für ein rechtskonservatives Spektrum in Scharnierfunktion zu den Nazis vorbei sein. Und dann wäre sozusagen für uns auch die Frage, wie attackiert man die Politik der Berliner Republik, des wiedererwachten Nationalbewusstseins eines Verteidigungsministers, der sich, glaube ich, schon als der große Feldherr sieht, stärker in den Vordergrund zu rücken. Weil wir zumindest keine reine Antifa-Gruppe sind und Antifa-Politik immer so als das Notwendige, was man halt leider tun muss, ansehen und uns freuen würden, wenn wir ein Antifa-Ereignis weniger im Jahr hätten. Ja, top. Wie versprochen, ganz kurz. Also wir haben hier so ein bisschen, oder ich habe hier so ein bisschen die Position der Ideologiekritik stark gemacht. Also dem Versuch, sich diesen Fallstricken des Gedenkens und der Identitätspolitik zu entziehen oder der nationalideologischen Funktion des Gedenkens. Und das ist harte Arbeit. Das sieht man an vielen guten Texten, die dazu geschrieben werden, die auch sozusagen Jahr für Jahr sozusagen aktualisiert werden müssen, weil sich dieses Gedenken, diese Geschichtspolitik so dynamisch entwickelt und trotzdem die gleiche identitäre Funktion behält. Also ich verweise einerseits nochmal auf den längeren Text des Venceremos-Bündnisses, aber zum anderen auch auf einen sehr guten Text, der in einer Sonderausgabe des AK, glaube ich, zur Dresden-Mobilisierung gerade erschienen ist, ein zweiseitiger Text. Das sind sozusagen ideologiekritische Bemühungen, die absolut notwendig sind in der Situation. Aber dabei kann es natürlich nicht bleiben. Also die erste Frage ist, wie kann man Ideologiekritik gesellschaftlich verankern? Da sind solche Bündnisprojekte, gerade wenn sie sich jetzt sozusagen zunehmend solche ideologiekritischen Positionen und Kritiken zu eigen machen, dann auch immer eine gute Option. Muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Das waren ja eher so, ist ja eher so eine Praxis, die das Spektrum, aus dem wir so kommen, jetzt eher argwöhnisch gegenüberstand. Mal sehen. Wir machen jetzt dieses Jahr in Dresden eine Veranstaltung, hatte ich ja schon gesagt, die sich auch eher an ein bürgerliches Spektrum richtet, also gar nicht so sehr auf die Szene, nicht zu den Konvertierten predigen oder nicht mit den Konvertierten diskutieren, sondern mal schauen, was dabei rauskommt, wenn die anderen mit am Tisch sitzen. Das ist eher so ein Experiment. Gut, aber neben der Frage, wie man Ideologiekritik erfolgreich vermittelt, stellt sich natürlich auch die Frage, wie man Ideologiekritik überflüssig macht. Also wie man Bedingungen schafft, die diese ganzen identitären Praxen nationaler Identität, wie man die überwindet. Konkret will ich darauf raus, dass es natürlich immer darum gehen muss, eine antikapitalistische Organisation hinzukriegen, die ihren Namen verdient. Da bemühen wir uns in Berlin in verschiedenen Bündnissen was zu reißen, aber es ist natürlich nicht besonders erfolgreich, wie ihr wisst. Trotzdem muss man da eben ein bisschen dickköpfig bleiben und weitermachen und mal sehen, vielleicht den Moment am Schopf fassen, wenn er sich denn darstellt. Ich glaube, das war der wesentliche Punkt. Also wie gesagt, das ist eine schwierige Sache, da jetzt irgendwie oder wollen jetzt auch nicht zu optimistisch sein und irgendwie Bündnispolitik als den sicheren Weg zum zum ideologiekritischen Durchmarsch abfeiern. Also dazu ist das schon auch dazu sind die Anliegen der Bündnispartner dann auch schon zu weit weg von denen, die wir oder die radikale Linke so mit sich rumträgt. Aber man muss es eben weiter versuchen. Also da ist, glaube ich, zu viel Pessimismus genauso falsch wie zu viel Optimismus. Ich habe noch eine kurze Nachfrage. Kannst du mal sagen, was das für eine Veranstaltung ist, die ihr machen wollt in Dresden? Ein bisschen genauer, weil das war interessant. Also, wie gesagt, wir machen die Veranstaltung mit Nora Goldenbogen und Olaf Kistenmacher. Olaf Kistenmacher ist jetzt schon jemand, der in so einem linken geschichtspolitisch oder geschichtspolitikkritischen Spektrum dann auch sozusagen gelesen wird oder der da in seiner Auseinandersetzung mit den geschichtspolitischen Verschiebungen, jetzt zum Beispiel auch gerade in Sachsen, sächsisches Gedenkstättengesetz, Stichwort, da auch eine sehr genaue, wertvolle Arbeit macht, um diese Nivellierung des NS-Gedenkens über Speziallagergedenken etc. Dann auch auf den Begriff zu bringen, bewusst zu machen, zu problematisieren. Nora Goldenbogen wird sozusagen einerseits aus der Perspektive als Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, aber dann eben auch als Mitgründerin des Hatikva-Vereins versuchen, die gedenkpolitische Entwicklung in Dresden nochmal sozusagen zu resümieren. Und da eben auch die problematischen Dynamiken auf den Begriff zu bringen, aber natürlich jetzt auch in der Besetzung in der Hoffnung, dass das eben auch in so einer bürgerlichen Dresdner Szene Eindruck macht. Und muss man mal sehen, also das wäre mal was Neues, wenn das nachhaltige Effekte hätte, weil man ja ansonsten im Dresdner Offizialdiskurs immer wieder erkennen muss, dass sozusagen die erste Reihe, Orosch zum Beispiel, zwar diesen modernisierten Diskurs drauf hat, aber schon der Fraktionsvorsitzende wieder in den alten Schemata der eigenen Opferidentität suhlt. Muss man mal sehen, ob da vielleicht die zweite und dritte Reihe dann auch irgendwann aufmerkt. Aber ja, da darf man jetzt auch nicht zu optimistisch sein, aber es ist ein Versuch wert und es ist gerade in der Besetzung, glaube ich, auch eine interessante Sache. Gut, also die Frage, was wir dieses Jahr und in den nächsten Jahren machen, ich glaube, das ist eigentlich schon fast weitgehend beantwortet. Ja, wir machen dieses Jahr wieder als Schwerpunkt diese Massenblockaden. Die machen wir so lange, bis dieser Nazi-Aufmarsch nicht mehr stattfinden kann. Wenn wir dieses Ziel erreicht haben, werden jedenfalls unsere norddeutschen Gruppen, also Ortsgruppen, wahrscheinlich nicht mehr nach Dresden fahren. Wir haben allerdings schon neue Ziele ausgemacht, Stichwort Bad Nenndorf, da wäre auch die Busfahrt nicht so weit. Und da ließe sich auch sozusagen Bad Nenndorf bei Hannover, diese Geschichte mit dem Winklerbad, wo fiese Folterlager und so weiter von den Alliierten waren, wo wir denken, das ist letztlich auf einer geringeren, kleineren Ebene auch so ein bisschen dieselbe Parallelität von deutschem Opferdiskurs und eben diesen Nazi-Demos. Aber zurück zu Dresden. Uns ist es auch wichtig, eben diese ganze, dieses ganze gesamtgesellschaftlich geschichtspolitische Thema stärker zu machen. Das machen wir, wie gesagt, dieses Jahr durch auch Veranstaltungen zum 13.2. Es wird wahrscheinlich auch nochmal irgendwas publizistisch dazu geben. Das tun wir auch, haben wir jedenfalls das Gefühl, durch Auseinandersetzungen in Dresden nazifrei. Hat der Genosse von Dissident vorhin schon gesagt, das ist natürlich das Problem, dass in diesem Bündnis auch Leute sind, die Positionen vertreten, die wir eben kritisieren und die teilweise eben gerade diese Positionen auch vertreten. Ich denke, das ist in Antifa-Bündnissen ja in der Regel so und ich denke auch, dass wir in Antifa-Bündnissen häufig da schon irgendwie wirken können und Inhalte zumindest stark machen können. Ganz zum Schluss vielleicht, weil wir auch im Nupaseran-Aufruf uns eben wenden gegen dieses ganze Thema Extremismus, Doktrin etc. Nochmal so ein Vorschlag, mit dem ich mich, glaube ich, hier in Widerspruch zu nicht nur meiner Gruppe, sondern auch den meisten anderen Diskutierenden setze. Es gibt ja im neuen sächsischen Versammlungsgesetz diese Klausel, dass also Demonstrationen verboten werden können, die Zitat Organe oder Vertreter der nationalsozialistischen oder kommunistischen Gewaltherrschaft als vorbildlich und so weiter darstellen. Dass es, als es damals die Erweiterung des Volksverhetzungsparagrafen gab, dass eben jetzt auch die NS-Verherrlichung, nicht nur die Holocaust-Lüge, eine Straftat ist und man darüber Demos verbietet, hatten wir befürchtet, als NS-Verherrlichung stoppen damals, dass genau das als nächstes passiert. Und das ist zwar bundesweit nicht passiert, aber es ist in Dresden passiert. So, jetzt der Vorschlag, spannende Geschichte wäre vielleicht eigentlich mal am nächsten 8. Mai bundesweit nach Dresden zu mobilisieren und eines Spasiba heißt Danke, wir bedanken uns bei der Roten Armee für ihren Beitrag an der Befreiung Deutschlands Demo zu machen. So. Ist das das Schlusswort? Ja, wie sehen unsere Ansätze und Perspektiven aus? Wichtig und zentral ist nach wie vor die Kritik des Gedenkens für uns, ob von Nazis und anderen. Warum, das wurde, denke ich, im Laufe des Abends schon ausführlich ausgeführt. Dann kommen wir zu den konkreten geplanten Antifa-Aktionen. Es ist natürlich sehr erfreulich, wenn den Nazis am 13. und 19. der Tag versaut werden sollte, aber den Charakter, den Massenblockaden zumeist annehmen, der bereitet uns doch schon ein wenig Bauchschmerzen. A, wird aus diesen heraus seltenst eine radikale Kritik formuliert, sonst würden die breiten Bündnisse wahrscheinlich auch relativ zügig auseinanderfliegen. B, sehe ich nicht so wirklich Erfolge oder wo Erfolge erzielt wurden, was die Zusammenarbeit mit der sogenannten Zivilgesellschaft betrifft. Im Aufruf des Bündnisses Dresden Nazi Frei heißt es, Zitat, wir lehnen jede Leugnung und Relativierung der deutschen Schuld am Vernichtungskrieg und am Holocaust ab, Zitat Ende. Das ist nicht sonderlich radikal, wie ich finde, vielleicht noch nicht mal sonderlich kritisch, sondern seit Jahren mehr oder minder Staatsräson. Auch die Aktionsformen, die der Massenblockaden halte ich für wenig radikal. Man denke nur an die ja wahrscheinlich wenig von der radikalen Linken initiierten Proteste gegen Stuttgart 21. Da haben sich auch Leute zusammengefunden und wie heißt es denn so schön, kollektive Regelverstöße begangen. Also das ist nicht unbedingt, also diese Regelstöße dürfen A, nicht unbedingt einer linksradikalen Initiative. Da kommt der gemeine, zumindest linksliberale Deutsche auch von selber drauf. Und B, wie gesagt, sehe ich nicht, wo da ein radikalisierendes Element liegen soll in der Forderung von solchen Massenblockaden oder nach solchen Massenblockaden. C, muss sich gerade die Antifa fragen, ob man einen Aufmarsch wie in Dresden nicht auch mit anderen Mitteln stören oder verhindern kann. Da stellt sich dann die Frage, warum sich nicht auf die zugegebenerweise bescheidene eigene Stärke verlassen wird und stattdessen immer wieder auf Bündnispartner geschielt, welche Masse und Einfluss versprechen, ohne beides, um eine These wirklich einlösen zu können. Unterm Strich finden sich ja doch dann immer nur die mehr oder minder immer gleichen, mehreren tausend organisierten Linksalternativen aus Dresden oder teilweise aus dem ganzen Bundesgebiet herangekarten zusammen, die sich dann auf die Straße setzen. Also von einer wirklichen Masse kann man ja auch nicht sprechen, wenn, wie viele haben im letzten Jahr da, vielleicht maximal 10.000 Leute sich diesem zentralen Nazi-Aufmarsch entgegenstellen. Hierin erkennen wir vielmehr auch eine Form von Pseudopraxis und letztlich einen gewissen Ausdruck von Ohnmacht der radikalen Linken. Dieser radikalen Ohnmacht, dafür möchten wir plädieren, gilt es sich zu stellen. Wichtiger als Massenimmens wären unserer Ansicht nach erstens eine Schärfung der Waffen der Kritik, also auch der Ideologiekritik, das hat der Genosse von den Top ja auch schon ausgeführt, und B, der Aufbau von handlungsfähigen linksradikalen Gruppen und Vernetzungen, welche sich der Intervention im und vor allem gegen das falsche Ganze verschrieben haben, auch wenn die nicht zwangsläufig ums Ganze heißen müssen. Aber natürlich haben wir auch kein Patentrezept parat, wie sowas vonstatten gehen könnte in absehbarer Zeit. Aber ich denke, auch das ist eben Ausdruck der aktuellen Ohnmacht, in der wir uns befinden und der man sich in gewisser Weise halt stellen muss, nicht nur in gewisser Weise, der man sich stellen muss. Denn die Hoffnung darauf, dass linksliberale oder linksalternative oder von mir aus auch organisierte zivilgesellschaftliche Spektrum zu radikalisieren, die erscheint mir doch zumindest zweifelhaft, wenn man sich nicht nur die Diskussionen in den letzten 20 Jahren, was die Zusammenarbeit mit diesem Spektren betrifft, anschaut, sondern eben auch vor dem Hintergrund einer radikalen Kritik an Staat, Nation und Kapital, ist es doch mal wieder schwierig, mit solchen Bündnispartnern an einem Tisch zu setzen. Die Verwerfungen, die sich da ergeben müssen, Stichwort eben Kosovo-Krieg, dass man im Zweifelsfall mit den Kosovo-Kriegern der Grünen und der SPD an einem Tisch sitzt, haben die Genossen ja auch schon aus dem Nordpasser Rahmenbündnis gerade ausgeführt. Gut, das wäre es dann von uns. Ja. Prima, dann sind wir mit den Fragen am Ende. Jetzt wäre der Part, wo doch mal Zeit ist für Rückfragen, Diskussionsbeiträge aus dem Publikum, aber auch gerne vom Podium. Vielleicht auch zum Letztgehörten noch mal was. Gibt es Meldungen? Bitte. Also, der Kollege von Avanti meinte ja, dann fahren wir vielleicht demnächst nach Bad Nenndorf. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, aber wenn da so 400 Nazis irgendwo auf dem Feld stehen in eisiger Kälte, also die Situation ist ja schon ein bisschen etwas andere. Und ich glaube, die meisten in Bad Nenndorf ansässige Dorfbevölkerung weiß noch nicht mal was von diesem historischen Geschehen, trotz aller Bemühungen der Nazis der letzten Jahre darauf aufmerksam zu machen. Und das führt mich so ein bisschen zu der Frage, wenn ich mir vor allem dieses Plakat hier von NRW Dresden Nazifrei angucke, was bleibt denn eigentlich? Also von dem, was wir jetzt hier diskutiert haben, und sehr viele waren jetzt ja nicht hier, obwohl es viele wussten, die nach Dresden fahren wollen, welchen Stellenwert hat das denn eigentlich? Also um diese ganzen Überlegungen, die jetzt hier angestellt wurden, also ist das nicht wirklich, wie auch der Marc gesagt hat, wirklich sehr so Nazi-Event-mäßig? Und diese Frage, warum? Was interessiert die Nazis überhaupt an Dresden? Was ist denn dieser gemeinsame Punkt, was dann ja mit dieser Kritik des Gedenkens ausgeführt wurde? Spielt das sozusagen, wenn man so diese zentrale Mobilisierung macht und auch diese Aktionskonferenzen, wenn ich mir das Programm dann mal angeguckt habe, das taucht so, sozusagen als Beiwerk mit dabei, aber ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ist das wirklich die Aufgabe von uns Linksradikalen? Also ich würde das natürlich nicht teilen, was Marc gesagt hat, wir sind so stark, wenn wir es sein wollen und müssen mal nicht in Dresden laufen. Das habe ich nicht gesagt. Nee, das habe ich aber nicht so gesagt. Ja, aber natürlich, ich war auch vor No Passaran in Dresden und ich kenne das beklemmende Gefühl. In der Seitenstraße nebenan 500 andere Nazis zu wissen. Von daher fand ich das letztes Jahr diesen Karneval des Radaus sehr schön. war ein rechter Befreiungsschlag, sozusagen zumindest emotional. Hoffe, das wird dieses Jahr auch wieder so. Aber also wirklich nochmal an alle, vor allem vielleicht an die BIL-Vertreter, also wir als Linksradikal müssen wir doch nochmal was anderes sozusagen auf die Kette kriegen. Okay, danke. Wer möchte zuerst? Die Frage ging ja zu Volker. Ich habe ja schon gesagt, ich stehe auch nicht auf Antifa-Events. Ich mache das, weil das notwendig ist. Das ist das Erste. Ich würde mich auch freuen. Also ich würde nicht nach Bad Nenndorf fahren, weil ich habe Angst davor, dass dann kommt das nächste wichtige Event. Es war erst Wunsiedel, dann war es irgendwie Dresden. Ich hoffe, ich sehe das richtig und schätze das richtig ein. Dann sozusagen, es gibt, wenn das erfolgreich ist, gibt es diese Scharnierfunktion nicht mehr. Das ist wirklich meine Motivation, warum ich da hinfahre. Das ist das eine. Das andere ist sozusagen, was ich überhaupt nicht teilen würde, ist deine Einschätzung, dass auf diesen Konferenzen sozusagen, naja, das, was wir heute diskutiert haben, so Beiwerk war. Der Gedenkworkshop war auf der Konferenz in Dresden brechend voll. War mein Eindruck. Es war der bestbesuchte Workshop. Die Diskussion war auch total gut, fand ich. Also ich habe da nicht alles geteilt, aber ich fand die Diskussion sehr gut. Die Diskussion ist mit Vertreterinnen irgendwie von dem Aktionsnetzwerk Jena gelaufen. Das ist der Ort nebenan, neben Erfurt. So sehen es die Erfurterinnen jedenfalls. Das sind keine radikalen Linken und deren Position, da hat sich was bewegt. also in dieser Bündnisarbeit. Ich finde, da kann man nicht sagen, es war im Aktionsnetzwerk Jena immer Konsens irgendwie, dass das Gedenken, wie es in Dresden läuft, hauptverantwortlich dafür ist, dass dieser Nazi-Aufmarsch in dieser Größe, in dieser Form dort stattfinden kann. Das hat sich erst in der Auseinandersetzung um Dresden nazifrei bei denen so verbreitet. Und zwar jetzt nicht von einzelnen Personen, sondern durch deren ganzen Zusammenhang. Und das, also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was da passiert mit Leuten. Also zuerst die Beteuerung, dass ich Bad Nenndorf auch so hoch jetzt nicht hängen würde. Also man müsste nächstes Jahr da nicht aus Köln unbedingt mobilisieren. Hat halt den Charme, dass es immer Wantiland liegt. Nein, aber ernsthaft. Aber zum Thema Massenblockaden, also es überrascht ja jetzt vielleicht nicht, dass sozusagen ich als hier auch Vertreter einer IEL-Gruppe der Meinung bin, dass Massenblockaden grundsätzlich schon genau richtig sind. Einmal schlichtweg deswegen, weil wir das halt aufgrund unserer eigenen Stärke schlichtweg nicht gebacken kriegen können und auch auf absehbare Zeit nicht gebacken kriegen werden. Andererseits aber auch, weil ich, und das ist wiederum auch nicht überraschend, als IEL-Mensch hier auf dem Podium der Meinung bin, dass eben gerade, wenn wir interventionsfähig in die Gesellschaft sein wollen, wir eben auch mit der Gesellschaft in Interaktion treten müssen. Wir haben sozusagen auch schon vor Gründung der IEL, auch zum Beispiel in Kiel, im Antifa-Bereich, immer über einen runden Tisch gegen Faschismus und Rassismus, heißt das bei uns, bei den entsprechenden Nazi-Aufmärschen immer die großen Bündnisse gesucht. Wir haben dann natürlich immer die üblichen stressigen Auseinandersetzungen gehabt, vielleicht wahrscheinlich den meisten hier auch nichts Neues. Aber wir haben auch das Gefühl, dass wir darin immer viel drüber erreichen, dass wir darüber auch zum Beispiel erreichen, dass die Demonstrationen, die sich dann gegen die Nazi-Aufmärsche richten, tatsächlich auch welche sind, die das konkret angehen und sich da eben konkret gegen wenden. Zurück zum Punkt, also ich denke tatsächlich eben Massenblockaden sind eben das Mittel der Wahl. Unsere Aufgabe als radikale Linke wird es sein, diese zu radikalisieren und zwar zum einen inhaltlich, indem wir eben mehr Inhalte reinbringen als nur wir sitzen hier singend gegen Nazis. Ich denke, da sind wir dabei und ich denke tatsächlich auch wenn wir die Ergebnisse von dieser Konferenz in Dresden uns angucken und dergleichen, sind wir da auch gar nicht so sehr auf einem schlechten Weg. Und zum anderen ist dann eben die Frage, ob es irgendwann auch nochmal darum geht, sozusagen über robuste Massenblockaden nachzudenken, aber das ist vielleicht derzeit noch Zukunftsmusik. Aber ich denke, unsere Aufgabe wird es eben nicht sein, sozusagen wieder Formen zu entwickeln, wie wir das ohne die ganzen anderen Leute, die unsere Positionen nicht teilen, hinkriegen, sondern unsere wird eben sein, über sowas wie Massenblockaden auf Leute tatsächlich und auf gesellschaftliche Entwicklungen einzuwirken. Drüben her, Antwort. Ja, ich wurde ja offensichtlich ein wenig falsch verstanden. Also natürlich gehe ich davon aus, dass die radikale Linke, allen voran die wirklich mit der Kritik an Staat, Nation, Kapital und mit einer Befreiung des Individuums ernst nimmt, auf einem relativ schwachen Posten steht. Deswegen sprach ich auch von Ohnmacht. Was ich mit Stärke meine, mit Eigenstärke vertrauen, jenseits von Massenblockaden, das bezieht sich eher auf Aktionsformen. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, vielleicht können einige sich vorstellen, worauf ich hinaus will, aber man kann auch große Gruppen von anreisenden Nazis mit gewissen Aktionsformen relativ empfindlich treffen, sodass die Veranstaltung zumindest nicht so gut besucht wird. Darauf meine ich halt eher. Muss man sich im Zweifelsfall auf Massenblockaden verlassen, die sich den Nazis dann hoffentlich mehr oder minder entgegenstellen? Oder gibt es auch nicht eine andere Aktionsform, wo man sich eben nicht verrenken muss inhaltlich, wo man sich nicht mit Leuten an einen Tisch setzt, die einem nicht sonderlich sympathisch sind? Darauf zielte die Anmerkung eher hin. Was die Radikalisierungsprozesse, die erhofften, in den Massenblockaden und durch die Massenblockaden und die vorherigen Bündnisse, Bündnisarbeit betrifft, da bin ich, wie gesagt, ein bisschen skeptisch. Nicht zuletzt auch vom Hintergrund meiner eigenen Biografie. Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon mal auf dem einen oder anderen Bündnistreffen gesessen mit nennen wir es mal, bürgerlichen Kräften oder mit anderen Teilen der Linken. Und die Diskussionen dort gestalten sich ja zumeist sehr, sehr mühsam. Das heißt nun nicht, dass man nicht versuchen sollte, in gesellschaftliche Konflikte oder überhaupt in die Gesellschaft zu intervenieren. Die Frage stellt sich mir eher, warum man dabei so fixiert auf die, und ich nenne es auch bewusst, den organisierten Teil der Zivilgesellschaft ist, warum man so fixiert ist auf auch auf den Rest der Linken oder ob es nicht vielleicht an manchen Stellen sinnvoller wäre, tatsächlich von Teilen der Linken als vermeintlicher Resonanzboden oder eben auch von Teilen der organisierten Zivilgesellschaft Abschied zu nehmen und sich, nennen wir es mal, freischwebenden kritischen Geistern zuzuwenden und versuchen eben eine Stärke zu entwickeln, ohne andere, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, ohne andere Fraktionen der Linken entristisch übernehmen zu wollen. Danke. Es gab in der letzten Reihe in der Mitte noch eine Frage. Auf dem Podium. Ja, gab es einen Kommentar zu, von wegen, dass das, also zu deinem Zweifel bezüglich der Radikalisierungswirkung von Partizipation an solchen Bündnissen. Und zwar, weil ich dann zum Beispiel aus meiner eigenen politischen Biografie liefern, und zwar folgendes, dass ich mich eigentlich mal vor zwei Jahren, war es ungefähr, hat auch eigentlich auch relativ spät erstmal ein Politisierungsprozess angefangen. Ich bin zu dem Zeitpunkt in die Linkspartei eingetreten. Jetzt sitze ich hier und möchte aus dem Laden wieder austreten. Und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt auch doch eher fühlte mich damals eher dem gemäßigten Spektrum der Linkspartei zugetan, als das, was ich dort als radikales Spektrum begreift. Und deswegen habe ich da immer so ein bisschen Probleme mit zu sagen, dass oder es so aufzufassen, dass das alles total scheiße ist und dass die Leute da ja alle wirklich dumm sind. Und fühle mich da vielleicht auch persönlich ein bisschen angegriffen, aber nein. Du brauchst nicht mehr. Okay, du hast auch noch was dazu? Ja, dann gehen wir es auch noch mal rüber. Also ich wollte eigentlich gerade nichts sagen, aber jetzt sozusagen nach der letzten Zuspitzung aus dem Salon des Communistes würde ich dann doch gerne noch was sagen. Also es stimmt ja schon, der Verdacht liegt nahe, nur der Staatsantifaschismus bringt die Leute zusammen, bringt breite Bündnisse. Also sozusagen Antifa Winter 2011, alle gegen Nazis. Und die Frage ist schon, wie kann man Massenblockaden radikalisieren? Da finde ich jetzt die Ergebnisse des letzten Jahres oder die Entwicklung des letzten Jahres zumindest nicht entmutigend. Also kommt mehr dabei raus als Zivilgesellschaft, ist zumindest offen. Die Frage ist, oder man könnte es auch umdrehen und sagen, das sind erstmal Abwehrkämpfe. Also Zivilgesellschaft ist immer noch besser als Berufsverbot wegen Extremismusvorwurf. Also könnte man sagen, die breiten Bündnisansätze schaffen es jetzt zumindest, dass diese Gleichung Rechtsextremisten gleich Linksextremisten zunehmend unhaltbarer wird. Aber die wichtige Frage ist schon, wie kommen wir von der Massenblockade zum Generalstreik? Mal so als Maßstab. Oder wie kommen wir sozusagen aus der Bündnispolitik zum Generalstreik? Keine Ahnung, aber wenn wir nicht hingehen, bestimmt nicht. Und das nur so als ganz abstraktes Plädoyer, so in Richtung der antideutschen, antinationalen, radikalen Linken. Also wir haben das in einem Artikel in der letzten Phase 2 mal unter den Titel gesetzt, zurück in die Politik oder von mir aus auch zurück in die Antipolitik. Da geht es darum, dass man sich sozusagen mit seiner kritischen Marx-Lektüre und seiner Ideologiekritik nicht immer nur im eigenen Kreis bewegen soll. Das ist auch unsolidarisch gegenüber den Genossinnen und Genossen, die es anderswo versuchen und die dann immer irgendwie runtergemacht werden. Und es wäre mal total super, wenn wir in so einem Bündnis oder meinetwegen auch mal in einer direkten Aktion da so eine kritische Masse überschreiten könnten als Ideologiekritikerinnen. Ja, vielleicht kann man das einfach so abstrakt erstmal stehen lassen. Gehen zurück nach Genau, da gab es noch eine Meldung. Ja, ganz kurz die Antwort darauf. Für genau diese Form oder für Interventionen habe ich ja auch plädiert. Deswegen, ich habe ja dafür plädiert, dass wir schauen sollten, handlungsfähige Strukturen mal wieder ist vielleicht der falsche Begriff, auf die Kette zu bekommen. Die Frage, die sich mir stellt, ist halt, ob der Resonanzboden, der vermeintliche halt, die Linke in Deutschland sein kann, jetzt mal ganz abstrakt gesagt, Einzelbeispiele nehme ich da natürlich gerne aus, die Linke oder das zivilgesellschaftliche Spektrum sein kann. Das ist halt die Frage, die sich mir auftut. Oder ob nicht da vielleicht nicht Hopfen und Malz verloren ist, oder aber wo es sich vielleicht schwieriger gestaltet als bei Leuten, die sich nicht, um auch den Begriff mal aufzunehmen, vielleicht identitär irgendwo verorten. Wollte ich noch was sagen? Habe ich jetzt vergessen. Na gut, dann gebe ich erstmal zurück. Dann vielleicht behältst du es direkt. Ich hätte eine Nachfrage dazu. Du sagst gerade, ob nicht vielleicht die zivilgesellschaftliche Linke der falsche Ort ist, weil dort bereits Hopfen und Malz verloren ist. Wenn er dort schon verloren ist, wo möchtest du dann gerne anknüpfen? Eben, diesen Ort würde ich schon unbestimmt lassen. Ich habe gerade oder vorhin von freischwebenden kritischen Geistern gesprochen. Ja, ich denke, man tut sich keinen Gefallen, wenn man revolutionäre Subjekte ausmacht. Das war übrigens auch das Schlusswort beim ganze Kongress, fand ich mit das Gelungenste beim Kongress, dass ich nach der Podiumsdiskussion, wo gewisse Strömungen offensichtlich nochmal ihre revolutionären Subjekte, vor allem die Arbeiterschaft natürlich, vorgestellt haben, von ums Ganze oder von Top Berlin klargestellt wurde, dass man ja doch nicht so richtig weiß, was jetzt das revolutionäre Subjekt sein sollte. Und damit würde ich es halt auch halten. Die Frage, wem man sich zuwendet, ich kann sie nicht beantworten. Wie gesagt, ich würde da ganz allgemein von freischwebenden kritischen Geistern sprechen. Dass man die möglicherweise auch in der Massenblockade oder auch in der Linkspartei erreicht, ist natürlich gar keine Frage. Aber die Frage war natürlich, du hast... Freischwebende Geister in der Linkspartei. Ja gut, das ist wahrscheinlich schon. Kritisch, offensichtlich ja schon. Dann hast du noch gemeint, dass wer nicht hingeht in die Massenblockaden mit Leuten diskutiert oder jetzt auch mal nicht in die Massenblockaden, der begibt sich natürlich in der Falle und verharrt, wie du es nanntest, im Marx-Lesekreis. Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Natürlich muss man intervenieren oder muss man versuchen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber wie gesagt, da stellt sich mir die Frage, ob da der Hauptort der Kritik oder Diskussion halt die Massenblockade oder die Zivilgesellschaft sein kann oder gar sein muss. Ja, wir von der IEL sind ein bisschen raus aus der Diskussion im Moment. Also, du wolltest gerade was sagen, oder? Ja. Ich habe deine Handgeste so verstanden, nach dem Mikrofon greifend. Doch nicht. Also wir müssen halt auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil, glaube ich, auch den Generalstreik werden wir halt nicht mit Antifa-Politik erreichen. Und also deswegen, ich glaube auch, was sozusagen richtig ist, dass es darum gehen muss, Leute, also ich finde sozusagen jetzt sagen, wir brauchen die paar freischwebenden Geister, ist halt nur ein noch weiter entferntes Ansprechsubjekt. Aber ich glaube, was richtig ist, ist sozusagen, wir werden nur auf Dauer politisch tatsächlich richtig gehend was bewegen können, wenn wir sozusagen materialistisch die Leute eben auch sozusagen an ihren Lebensbedingungen irgendwie packen. Ich glaube, das werden wir aber in den seltensten Fällen im Antifa-Bereich und auch im Bereich der Ideologiekritik alleine tun können, sondern da müssen wir uns eben, und der Genosse von Torp hat ja gerade gesagt, sie haben da auch so leichte Probleme, wir haben da auch leichte Probleme, aber den Bereich der sozialen Kämpfe zu wenden, glaube ich, das wäre eine ganz andere Abendveranstaltung. Aber also genau, gerade im Bereich Antifa hat das, glaube ich, dann eben doch irgendwann auch seine Grenzen, was man da noch alles reinbauen kann in den Bereich. Ich habe eine ganz kurze Zwischengeschichte. Der Mensch, der die Karten verkauft, der will gleich gehen. Wer also jetzt eine Karte doch kaufen möchte für die Busfahrt, da hinten sitzt er. Okay, ansonsten, ich höre auch schon die Raucher auf dem Podium ätzend. Ich gehöre da auch zu. Ich habe gerade noch eine Meldung auf dem Podium und eine aus dem Publikum. Und vielleicht melden sich noch mal ein paar. Ich sage jetzt doch auch noch kurz was zu der Bündnispolitik. Ich habe das am Anfang kurz gesagt. Bei uns ist es nicht unbedingt so, dass wir nur mit Großorganisationen in Bündnissen sitzen. Für uns waren diese Massenblockaden nach Dresden und vor allen Dingen noch wichtiger der Castor, weil da gibt es dann weniger Großorganisationen, die da mit einem hinfahren. Hat auch Vorteile. Halt dazu führt, dass geführt hat, dass wir sozusagen Leute darüber organisieren, über so Aktionsformen und Leute, die sich eben nicht einmal in der Woche irgendwo treffen wollen und eine richtige Gruppe machen wollen, die aber sozusagen so ein linkes Milieu bilden. Das liegt vielleicht daran, dass Marburg eine Studierendenstadt ist. Da gibt es sowas vielleicht mehr als irgendwie in anderen Milieus. Funktioniert aber scheinbar ganz gut. Es geht da immerhin um 40 Leute, die eine radikal Linke neu an sich gebunden hat. Das gibt es nicht so häufig, glaube ich, in so Städten mit 70.000 Einwohnerinnen, dass sowas passiert. Und zu den Bündnissen, ich glaube, ein Grundfehler, den Leute in Bündnispolitik machen und nur mal so als Denkansatz, ich glaube, wenn ich jemandem ein Flugblatt vorlege und sage, lies das, ist der Erkenntnisprozess bei dem ein anderer, als wenn ich mit jemandem rede, mit dem ich eine Vertrauensbasis habe. Das sozusagen ist nicht alles immer ein intellektueller Prozess, eine politische Auseinandersetzung. Das ist auch immer ein emotionaler Prozess. Und darum würde ich auch immer noch behaupten, kann ich in Bündnissen mehr erreichen. Weil ich habe mit Leuten eine Vertrauensbasis in der gemeinsamen Mobilisierung nach Dresden. Und wenn ich dann mit ihnen über das Gedenken rede, dann ist das eine andere Vertrauensbasis, die ich habe. Und der Grundfehler radikaler Linker ist, am Anfang eines Bündnisses einen Aufruf diskutieren zu wollen und sozusagen den Inhalt ohne Vertrauensbasis voranzustellen. Also jedenfalls meine ätzenden Erfahrungen mit Bündnispolitik sind immer die Diskussion des Aufrufs am Anfang. Und ich glaube, das ist verallgemeinerbar, aber ich kenne mehr Genossinnen und Genossen, denen das so widerfahren ist. Ja, also nochmal zu den frei kritisch schwebenden Geistern und zurück zur Politik. Also ich glaube, dass das sozusagen kein Maßstab ist, sozusagen darauf zu warten, dass Leute auf einen zukommen und sagen, ich wollte schon immer deine Meinung teilen. Ich glaube, das ist ein schlechter Ausgangspunkt für das eigene Handeln, sozusagen dieses Warten auf die Zustimmung. Gleichzeitig wollte ich das aber noch mal ein bisschen problematisieren. Der Genosse von Top hat ja richtig gesagt, und das würde ich auch teilen, man muss sozusagen Ideologiekritik, neue Marx-Lektüre und so weiter, kann nicht auf sich selbst sozusagen immer wieder rekurrieren und sozusagen das als Hobby vollziehen, sondern muss sozusagen in politische Prozesse, und da ist es die Zivilgesellschaft, weil das sozusagen, also bei aller Kritik an diesem Begriff, den ich gar nicht toll finde, was überhaupt Zivilgesellschaft sein soll, aber das politische Geschehen sozusagen, was man unter Politik verstehen kann, findet dort sozusagen statt. Von daher, wenn man in die Politik will, muss man sich damit auseinandersetzen. Jetzt nochmal zur Problematisierung, auch in Bezug auf Dresden, ist es dort, ich hatte es eben, ich wiederhole mich jetzt so ein bisschen, mit diesem Plakat gesagt, wenn man jetzt sozusagen aktiv in diese Zivilgesellschaft nach Dresden interveniert, dann hat man natürlich sich in eine gewisse Form in diese Politik eingebracht und man hat seinen Maßstab und fängt dann an, so zum Beispiel zu sagen, wir finden das gut, dass die Frau Orsch, glaube ich heißt sie, ihre Rhetorik geändert hat, wir finden es gut, dass die Linkspartei und die Grünen jetzt mit dabei sind, und auf einmal ist man so mit dabei, dass man, ich sage es mal sehr vereinfacht, den Berliner Gedenkdiskurs, dieses eher postmoderne Variante als sozusagen die Schildträger der aufgeklärten Republik man wird. Also und da ist dann ja die Frage, müsste man dann als radikale Linke, gibt es da nicht die, also ohne jetzt eine Antwort drauf zu haben, ne? Aber müssten wir dann nicht sozusagen mehr darüber reflektieren? Also wenn wir sozusagen Politik machen, dann machen wir ja nicht ganz zugespitzt Politik, um wie die Grünen zu werden. Das kann ja nicht das Ziel sein. Ja, also die sozialen Kämpfe als zentrales Feld der Gesellschaftskritik, die uns dann vielleicht irgendwann mal zum Generalstreik bringt, wurde hier gerade ins Feld geführt. Dazu denke ich, kann man sagen, ja, kann man machen, ist ein interessantes Feld. Aber ich rieche da auch schon wieder ein wenig das revolutionäre Subjekt. Natürlich muss irgendwann die Frage gestellt werden nach der Verteilung der Produktionsmittel. Ich denke aber, bis wir zu so einem Punkt kommen, gibt es auch diverse andere interessante Ansatzpunkte für Ideologiekritik. Und einer davon, wie gesagt, einer, wo mir würde noch ein gutes Dutzend spontan einfallen, einer davon ist sicherlich auch der Antifaschismus. Da auch ein kurzer Rückblick in die eigene Biografie. Wahrscheinlich wurden nicht wenige hier eben durch die Empörung über Neonazis, über Abschiebepolitik in der BRD etc. Politisiert, in Anführungszeichen. Ich denke, es wäre also fatal, sich auf einen zentralen Ansatzpunkt in der Gesellschaftskritik zu versteifen. Vielmehr sollte die Gesellschaftskritik, wenn sie denn formuliert wird, auch tatsächlich den Bogen spannen, eben zum großen Ganzen, also im Zweifelsfall zu dem Kapitalverhältnis. Ich denke, das ist gerade am Beispiel Antifa recht gut leistbar. Stichwort die Frage einfach, warum gibt's Nazis halt? Also ne, um nochmal Horkheimer dann rauszukramen, wer vom Kapitalismus nicht sprechen will, möge auch zum Faschismus schweigen. Das bringt den Zusammenhang ja ganz gut auf den Punkt, auch wenn er natürlich sehr verkürzt so ist. Aber ich denke, genau da hat man einen Ansatzpunkt von vielen. Sowohl die sozialen Kämpfe als zentrales Moment, wie auch andere Ansatzpunkte isoliert zu betrachten und zum Nonplusultra zu erklären, halte ich für gelinde gesagt schwierig. Und ich denke, das ist auch genau ein Punkt, der radikalen Linken in den letzten 200 Jahren relativ stark in den Rücken gefallen ist. Das zum einen. Zum Zweiten, weil ich offensichtlich immer noch missverstanden werde, was die Interventionen betrifft. Natürlich kann man intervenieren, egal wo. Also mal ganz, ganz vulgär ausgedrückt, von mir aus kann man sich auch mit dem Flugblatt in die Fußgängerzone stellen. Dann kann man von mir aus auch gerne in ein Gespräch treten und eine emotionale Basis aufbauen, wie du es genannt hast. Dem widerspricht ja niemand. Ich höre da immer ein wenig den im Hintergrund so ein bisschen die Kritik an den vermeintlichen Grüppchen, die im Zimmer säßen und nur Marx-Lektüre betreiben würden, nicht von dir, betreiben würden. Aber ich denke, dass man sich eben der vorhin schon mal thematisierten relativen Ohnmacht stellen muss und tatsächlich die gesellschaftlichen Verhältnisse analysieren muss und nicht auf den, was nicht bedeutet natürlich, dass man auf den Sankt-Nimmerleins-Tag wartet, bis es denn vielleicht immer besser wird und vielleicht eine kritischere oder revolutionäre Situation gibt. Nee, damit kann man natürlich auch hier gerne um hier und jetzt anfangen, aber im Zweifelsfall die Reflexion über die Verhältnisse und das genaue Abwägen, wo man interveniert und wo nicht, wo es sinnvoll mal sein kann, wo nicht, vor allem und dann in Anbetracht natürlich auch der personellen Schwäche und gesellschaftlichen Isoliertheit, ich denke, das ist schon zentral. Wenn man sich darüber ein paar Gedanken gemacht hat, denke ich, haben Interventionen, wenn es die denn gibt, dann auch einen ganz anderen Charakter und sind vielleicht sogar treffender. Ich habe jetzt mal den Wunsch, was zu sagen. Also wir stehen jetzt natürlich echt blöd, nämlich auf dem Feldherren-Herrinnen-Hügel und versuchen jetzt sozusagen zu entwerfen, wie es denn laufen muss. Da ist man quasi von vornherein blamiert, aber kann ja vielleicht trotzdem nicht schaden, mal so zu tun. Antifaschismus ist so ein Thema, ein anderes, wo möglicherweise sich das Problem der eigenen politischen Randständigkeit dann auch nicht mehr so scharf stellt, ist dieser Komplex Sozialchauvinismus, Rassismus, Integrationsdebatte. Das liegt uns ja jetzt quasi vor und es wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Es gibt so eine, ja, man kann sagen, Intensivierung, Verdichtung gesellschaftlicher Herrschaft. So die Spielräume werden enger, die Ansprüche der Integration werden schärfer. Im Moment sind noch sehr viele Gruppen gespalten oder gibt es noch sehr viele Spaltungslinien zwischen unterschiedlichen Gruppen von Prekarisierten, um mal so ein komisches Wort zu benutzen. Also die Lohnabhängigen gegen die Erwerbslosen gegen die MigrantInnen, die qualifizierten MigrantInnen gegen die unqualifizierten MigrantInnen und so weiter. Und das wäre so eine ideologische Konstellation, der man was entgegensetzen müsste, organisiert so die nächsten Jahre. Und ja, mal sehen. Diese krasse Abgrenzung, für die so ein Spektrum stand wie die antideutsche, antinationale Linke gegen Staat und Nation und Proletenromantik, die war ja völlig richtig. Und ich denke auch, da ist ein kritisches Bewusstsein erarbeitet worden und eben auch in der neuen Marx-Lektüre und in den irgendwie Zirkeln, hinter dass wir nicht mehr zurückfallen, dass man nicht mehr zurückfallen darf. Die Gefahr sehe ich jetzt aber auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Themenkomplex Sozialchauvinismus, Rassismus, Integration was sein könnte, wo man ja sozusagen auch Bündnisse mit einer anderen Schärfe versuchen könnte zu bauen oder meinetwegen auch freischwebende kritische Konstellationen, mit denen man dann möglicherweise tatsächlich mal wieder auf die Kacke hauen kann und die nicht so Defensivbündnisse nur sind. Aber das ist, wie gesagt, der Feldherrnhügel, aber nur mal so als Idee. Ja, vielen Dank. Grüße vom Hügel. Genau. Ich sehe gerade keine weiteren Menschen, die sich unbedingt melden wollen. Ich habe gerade auch mit Rainer nochmal gesprochen. Unser Vorschlag wäre jetzt an dieser Stelle auch, zumindest den offiziellen Teil hier auf dem Podium zu beenden. Und es wird sich sicherlich Gelegenheit finden, jetzt hier oder vielleicht auch später bei einem Bier in der einen oder anderen Lokalität noch über das Thema weiter zu diskutieren. Ich würde mich gerne bei allen Referenten bedanken, die heute da waren. Natürlich auch bei dem Publikum. Wir werden uns sicherlich zu Fragen haben, warum es heute so ein bisschen leer war. So ist es manchmal. Aber es wird vielleicht auch noch eine Auswertung zu der Veranstaltung geben. Ich gehe zumindest davon aus. Rainer nickt auch. Müssen wir, denke ich schon. Und da werden wir dann vielleicht auch dazu kommen, die Frage der männlichen Überrepräsentanz auf dem Podium zu klären und vielleicht auch nochmal die Frage der Feuerwache, die Marc aufgeworfen hat. Das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich auf alle Fälle und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, und ich möchte nochmal ganz kurz auch nochmal was sagen. Also für uns als hier vor Ort IL und Antifa AK war das ja auch ein bisschen eine Premiere, was wir hier gemacht haben, ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Ich finde aber, jetzt aus unserer Sicht auf jeden Fall, es hat sich gelohnt, bis auf die von ihm schon genannten Mängel, also dass zu wenig Leute hier waren. Aber das werden wir versuchen rauszukriegen, woran das liegt. Ich danke euch auch nochmal alle. Ich hoffe, wir sehen uns alle in Dresden.